Dass das Verhältnis zwischen Soldaten und Einwohnerschaft sich so gut entwickelte, war den beiden Gendarmen zu verdanken, die den Männern unbedingt beibringen wollten, wie man Tavla spielt. Sergeant Oliva war dem Spiel auf Anhieb verfallen, als er den beiden auf dem Maidan zusah. Er war der Erste, der es lernte, und folglich auch der Erste, der süchtig danach wurde. Und ihm folgten in der Rangfolge der Dienstgrade die beiden Unteroffiziere und dann die Mannschaften. Und es breitete sich aus wie die Krankheiten, die sie sonst im Bordell bekommen hätten, hätten sie gewusst, dass diese Versuchung lockte. Zusätzliche Spielbretter wurden aus Telmessos besorgt. Abend für Abend hallte über den Maidan das Klappern von Würfeln und Spielsteinen, und die Triumph- oder Verzweiflungsschreie erklangen bis tief in die Nacht. Tavla ist ein Spiel, bei dem in der ersten Hälfte alles auf Geschick ankommt, in der zweiten alles auf Glück. Und so spricht es sowohl die Denker als auch die Draufgänger an, aber was über Sieg oder Niederlage entscheidet, bleibt die Geschicklichkeit. Es gab Turniere und Meisterschaften, Rüstem Bey und Leutnant Granitola setzten Preise aus, und immer mehr Stadtbewohner traten an, am Ende sogar Iskender der Töpfer und Ali mit der gebrochenen Nase, obwohl sie beide nie gegen die Gendarmen gewannen, die schließlich ihr ganzes Leben mit dem Spiel verbracht hatten, in der Zeit, in der sie darauf warteten, dass etwas geschah. Allerdings nahmen nur wenige christliche Männer teil. Und das ist etwas, das die Griechen noch heute ärgert und beschäftigt, nämlich, dass die Italiener so viel besser mit den Muslimen auskamen als mit den orthodoxen Christen und sich im Zweifelsfall immer auf ihre Seite schlugen. Für die Griechen ist das der beste Beweis, dass die Italiener keine echten Christen sind und dass sie hinterhältig und unzuverlässig sind. Gewiss. Es war damals offizielle italienische Politik, den Ehrgeiz der Griechen zu dämpfen, aber Tatsache ist auch, dass die Feindseligkeit zwischen diesen beiden Gruppen in den besetzten Gebieten hauptsächlich von der Haltung des orthodoxen Klerus verursacht war, der uneingeschränkte Macht über seine Gläubigen hatte. Christophoros wurde noch immer von grotesken Albträumen vom Begräbnis Gottes geplagt, und auch er und seine Frau Lydia hatten während des Krieges ihren Teil am allgemeinen Leiden gehabt. Die meisten jungen Männer der Gemeinde waren zu den Arbeitsbataillonen gekommen und sollten nie zurückkehren. Und für die Arbeit auf den Feldern blieben nur verzweifelte Witwen und Töchter, die nie einen Mann finden würden. Bei seinen wöchentlichen Runden, auf denen er die milden Gaben seiner Herde sammelte, erhielt er notgedrungen von Mal zu Mal weniger, und er und Lydia mussten immer mehr zu praktischen Mitteln Zuflucht nehmen. Lydia war den ganzen Tag unterwegs und sammelte Wildgemüse, und Christophoros lernte sogar, wie man von den Felsen aus Angelschnüre legte, eine schöne Umkehr von Christi Auftrag, dass aus Fischern Menschenfischer werden sollten. Die Art, wie er sein Leben nun lebte, war gar nicht so viel anders als die eines Imams. Die Italiener hatten keinen Kaplan mitgebracht und fanden keine römisch-katholische Kirche in der Stadt. Natürlich gingen sie davon aus, dass ihnen die beiden orthodoxen Gotteshäuser offen standen. Nicht, dass sie vorgehabt hätten, dort zur Messe zu gehen. Aber eine Kirche war doch der Ort, an dem man Zuflucht suchte, wenn man sich ins Gebet versenken oder einfach einmal allein sein wollte oder wenn ein Anfall von Frömmigkeit über einen kam. Vieles an diesen Kirchen war ihnen fremd. Die griechischen Buchstaben etwa, die sie nicht lesen konnten. Der byzantinische Schmuck. Heilige, von denen sie noch nie gehört hatten. Es gab auch viel Vertrautes. Die Kerzen, den Weihrauch und die vielen Bilder. Auch die frommen Alten von Kopf bis Fuß in Schwarz gehüllt, wie sie sich bekreuzigten, Kerzen anzündeten, immer eine Ecke fanden, an der es etwas abzubürsten oder gerade zu rücken gab, schienen überall gleich. Sergeant Pietro Oliva war ein guter Katholik. Er ging gern in Kirchen und schlug das Kreuz, beugte das Knie vor dem Altar und setzte sich dann zu einem Gebet und ein paar nachdenklichen Minuten, genoss die Kühle, die Dunkelheit, die betörenden Gerüche, das Gefühl, dass er ganz in die Welt Jahrhunderte alter Frömmigkeit eingetaucht war, die stets als finster goldene Aura ein Gotteshaus durchdringt. Er bat gern die Jungfrau, über seine Frau und die beiden kleinen Kinder zu wachen und auch einmal bei seinen Eltern in Florenz nach dem Rechten zu sehen. Ganz besonders hatte es ihm die Glykophilusa angetan und er wünschte, es wäre irgendwo ein Bild von ihr zu haben gewesen, das er mit nach Hause nehmen könnte. Eines Tages, noch zu Anfang der Okkupationszeit, stand er davor und bekreuzigte sich eben, als ihn zu seiner großen Verblüffung von hinten etwas angriff, das ihm zunächst wie eine riesige, wütende Fledermaus vorkam. Er hob schützend die Arme über den Kopf und begriff, dass es der orthodoxe Priester war, der da tobte, mit einem heiligen Buch auf ihn einhieb und ihn in einer Sprache beschimpfte, die er nicht verstand, deren Tonfall jedoch keinen Zweifel am Inhalt seiner Worte ließ. Christophoros Augen schleuderten Blitze, er war dermaßen in Rage, dass mit jedem Fluch die Spucke flog und sein Bart bebte. Sergeant Oliva lief die Hände über dem Kopf hinaus ins Freie, und Pater Christophoros verfolgte ihn flatternd und fluchend durch die Gassen, und das war das letzte Mal, dass der Sergeant oder sonst ein Italiener eine der beiden orthodoxen Kirchen betrat. Die dramatische Verfolgungsjagd war bald in aller Munde, ebenso wie die Besuche, die der Pater anschließend den christlichen Familien abstattete. Zunächst war es eine Erleichterung für diese Familien, dass Christophoros nicht kam, um Almosen zu erbitten, aber stattdessen bekamen sie eine Predigt zu hören, die im Grunde nichts anderes war als eine Reihe von strikten Befehlen. Das erste Haus, das er heimsuchte, war das von Charitos und Polixeni. Nachdem sie ihm die Hand geküsst hatten, kam er sogleich zur Sache. »Ich komme, um euch zu sagen, dass ihr nichts mit den Italienern zu tun haben dürft.« »Nichts, Pater«, fragte Charitos. »Nicht das Geringste. Wenn einer von ihnen euch berührt, müsst ihr euch waschen. Wenn einer euch anspricht, tut, als ob ihr es nicht hört. Es darf keinerlei Gemeinsamkeit zwischen euch geben.« »Aber warum, Pater, wenn ich das fragen darf?« Pater Christophoros schnappte nach Luft, überwältigt von einer Abscheu und einer Verachtung, die er kaum in Worte fassen konnte. »Sie sind Versucher des Teufels«, sagte er schließlich. »Aber sind Sie denn nicht Christen, Pater?« fragte Polixeni. »Ich habe gesehen, wie Sie sich bekreuzigen.« »Sie sind Christen des Teufels. Nicht einmal die Art, wie Sie sich bekreuzigen, ist korrekt. Geht Ihnen aus dem Wege um jeden Preis.« »Hat denn der Teufel Christen?« fragte Charitos, ehrlich überrascht. »Der Teufel verkleidet sich als Christ, wann immer es ihm nützt«, sagte Christophoros mit dem Brustton der Überzeugung. »Diese Leute sind Schismatiker und Heretiker.« »Tatsächlich?« fragte Charitos. Und er und seine Frau tauschten Blicke, denn keiner von beiden hatte eine Ahnung, was diese Worte bedeuteten. Christophoros sah ihre Ratlosigkeit und erklärte es. »Sie haben sich von der wahren Kirche abgespalten. Das ist das schlimmste Verbrechen gegen Gott, das man überhaupt begehen kann.« »Schlimmer als Mord?« fragte Charitos, ein wenig eingeschüchtert von der Vorstellung, dass es Verbrechen gegen Gott gab. »Schlimmer als Mord«, versicherte ihm Christophoros. »Es war Mord am Glauben.« »Was haben Sie getan, Pater?« fragte Polixeni. Der Priester richtete sich zu voller Größe auf und atmete tief durch. »Sie haben und dem Sohn in das nizänische Glaubensbekenntnis eingefügt.« Wieder funkelten seine Augen vor Abscheu und Verachtung. »Und Sie nehmen ungesäuertes Brot für das Abendmahl.« Keiner der beiden Christen konnte die Ungeheuerlichkeit dieser Vergehen ermessen, und Charitos fragte zögernd, »Ist das sehr schlimm, Pater?« »Es gibt nichts Schlimmeres. Das ist der Grund, weshalb Sie und wir unversöhnlich sind. Dafür werden Sie brennen, wenn Gott auf den Wassern des jüngsten Gerichts die Feuer herabschickt. Deshalb müsst ihr mir vertrauen, wenn ich sage, dass ihr nichts mit ihnen zu tun haben dürft, denn sonst werdet auch ihr am Tag des Gerichts im Feuer brennen. Die römisch-katholischen haben einen falschen Patriarchen in Rom, der nichts anderes ist als der Antichrist.« Das Wort Antichrist hatte zwar keine Bedeutung für Polixeni und ihren Mann, aber sie waren doch sehr beeindruckt. In ihren Ohren hatte es einen ausgesprochen satanischen Klang. Ähnliche Warnungen gab Pater Christophoros den Mitgliedern jedes christlichen Haushalts, und in seinen Gottesdiensten hielt er sogar in der Liturgie inne, um sie vor der gesamten Gemeinde zu wiederholen. Jeden Freitag ging er zum Maidan, wo er sämtliche Italiener, die er dort beim Tavlaspiel mit den Gendarmen fand, mit Schimpfreden überzog, und im Laufe der Zeit legte er sich ein verlässliches Repertoire in einem zum guten Teil selbst erfundenen biblischen Griechisch zu. Die Spieler saßen über ihre Bretter gebeugt und hoben die Augenbrauen, seufzten, schüttelten die Köpfe, und Christophoros donnerte seine Flüche und Prophezeiungen. »Schismatiker von Rom, Kinder des Herrn, der um euch weint, Verführte der Tyrannen, ihr, die ihr unreinen Herzens seid, ihr, die ihr lästerlich seid, die ihr verderbt seid, ihr, die ihr ruchlos seid, ihr, die ihr Hunde und Hurenböcke seid, Hexer und Götzendiener, ihr, deren Herz die Sonne nicht wärmt, ihr, die ihr das Mysterium nicht in euch spürt, ihr, die ihr nicht erlöset werdet, ihr, die ihr euer Leben in Abscheulichkeit verbringt, ihr, die ihr die Jungfrau besudelt, ihr, die euch die Wasser der Wahrheit nicht laben, so groß euer Durst auch sein mag, ihr Verdammten der Erde, ihr Ausgeburten der Hölle, ihr habt mein Volk geschändet, ihr habt Gott gelästert, ihr habt unsere Städte entweiht, ihr habt Schande über euch gebracht und Gott straft euch mit Verachtung und lässt eure Gebeine in der Sonne bleichen. Wisset, dass Gott, der Herr, mein Flehen erhören wird, dass er mir beistehen, dass er meine Seele erquicken wird, dass er meinen Feinden die gerechte Strafe für ihre Missetaten zuteil werden lässt, dass er euch verstoßen wird von seinem Thron, euch Fremdlinge, die ihr euch gegen mein Volk gewandt habt, ihr Unterdrücker, die es euch gelüstet nach unseren Ölbäumen und unseren Töchtern, ihr Versucher, die ihr die Sünde in unsere Mitte bringt. Meine Seele ist unter die Löwen gefallen, und ich liege mit denen, die in Flammen stehen, mit Menschensöhnen, deren Zähne wie Speere und Pfeile sind und deren Zunge scharf wie ein Schwert. Wahrlich, ihr tragt die Bosheit in eurem Herzen, mit euren Händen bringt ihr Zerstörung über die Welt, ihr seid entschlagen eurer Mutterart, vom ersten Atemzug an abgekommen vom wahren Wege, ihr tragt die Lüge auf euren Lippen, euer Gift ist das Gift der Schlange, ihr seid wie die Natter, die die Wahrheit nicht kennt. Schismatiker von Rom, die Grube des Herrn steht bereit, die Fallstricke des Herrn sind gespannt. Schande und Unglück über euch heulen und Zähneknirschen. Satan wird entspringen aus seiner Zwingburg. Gog und Magog werden wüten in der Welt, werden verführen die Völker, die da wandeln an den vier Enden der Erde, werden sie verderben in Kriegen so zahlreich wie die Sandkörner des Meeres. Feuer wird sich ergießen aus den Himmeln über die geliebte Stadt und euch verschlingen, und ihr sollt ins Meer geworfen werden. Wahrlich, selbst die Unschuldigen und sie, welche rein sind wie die Kinder, werden untergehen in einem See aus Pech und Schwefel, wo das Untier und der falsche Prophet herrschen, und euer Fleisch wird von euren Knochen fallen, denn euer Name steht nicht im Buch des Lebens, und in den Flammen sollt ihr brennen. Nach einem solch furiosen Auftakt konnte Pater Christophorus gut und gern eine Stunde weiterer Tiraden improvisieren. Wenn er sich heiser geredet hatte, schüttelte er die Fäuste, drohte mit Grimassen, hielt ihnen das Silberkreuz entgegen, das er um den Hals trug. Man muss sagen, dass dieser heilige Eifer ihm eine große Befriedigung verschaffte und dass er danach besser schlief als je in seinem Leben. Lydia fand, dass er weit sanfter und umgänglicher im Hause war, und seine Gemeinde war von dem energischen Auftreten tief beeindruckt. Und er stieg in ihrem Ansehen. Wenn in jenen Tagen Christen zusammenstanden und über die Italiener in der Stadt redeten, hörte man unweigerlich Sätze wie: Das hätte man nie gedacht. Ein Glück, dass Pater Christophorus uns die Augen geöffnet hat. Stimmt, sie sehen so freundlich aus. Da sieht man's mal wieder. Der Antichrist, wenn man sich das vorstellt. Schrecklich. Und irgendwas haben sie ins Glaubensbekenntnis getan. Na, ich bin gestern an einem vorbeigekommen und habe ihm vor die Füße gespuckt. Das hättet ihr sehen sollen, wie der mich angesehen hat. Wie ein Teufel. Anfangs notgedrungen, später aus Sympathie, freundeten sich die Italiener ausschließlich mit den Nichtchristen an. Die Tavla-Spieler zogen sich zunächst in den Innenhof des Khans zurück, dann, als Christophorus sie dort aufspürte, gingen sie wieder auf den Maidan, von dort zum Amphitheater und schließlich zum Leto-Tempel. Und dann eines Tages, als der Priester wieder einmal eine besonders hartnäckige Schimpfkanonade losließ, die niemand außer ihm verstehen konnte, verlor einer der beiden Gendarmen die Geduld, sprang auf, stellte sich vor ihn hin und zückte seine Pistole. Er richtete sie genau auf die Brust des Priesters. Einen Augenblick lang stand Christophorus da wie gelähmt. Er glaubte, er werde erschossen. Und das verschlug selbst ihm die Sprache. Alle auf dem Maidan hielten den Atem an, warteten, dass das offenbar Unvermeidliche seinen Lauf nahm. Die italienischen Soldaten, die ihre Waffen unter Verschluss im Khan gelassen hatten, überlegten, ob dies ein Fall war, in dem sie eingreifen mussten, und Sergeant Oliver erhob sich entschlossen, wenn auch widerwillig, dies zu tun. Aber der Gendarm ließ seine Waffe wieder sinken und steckte sie ins Halfter zurück. Mit verbissener Miene, noch immer bebend vor Wut, kehrte er dem Priester den Rücken zu, setzte sich und nahm sein Spiel wieder auf. Der Priester blieb noch einen Moment lang stehen, dann merkte er, dass er am ganzen Leibe zitterte. Plötzlich fühlte er sich entwürdigt durch seine eigene Furcht. Sein Mund war trocken, ihm schwindelte und er brauchte sehr dringend eine Toilette. Und so machte er sich davon, verstört und verschämt von der Art, wie ihn sein Glaube und seine Kraft im Angesicht des Märtyrertodes so ganz und gar verlassen hatten. Von da an war Christophoros vernünftig und ließ die Italiener in Ruhe, aber von den warnenden Worten an seine Herde ließ er nicht ab. Ich bin Philothée. 12. Als Kind war Ibrahim sehr lustig. Mein kleiner Bruder Memecik und sein Freund Karatavuk konnten auf ihren Vogelflöten Amseln und Rotkehlchen nachmachen. Und das war auch eine Kunst, und sie riefen sich immer mit ihren Vogelstimmen. Aber mein Liebster ahmte alle möglichen Arten von Ziegenmeckern nach. Ich glaube, das kam, weil er Ziegenhirte war. Und im Laufe der Zeit lernte er all die verschiedenen Stimmen unterscheiden. Einmal hätte er fast Ärger bekommen, weil er Abdulhamid Hodscha mit seinem Meckern unterbrach, aber zum Glück hat Abdulhamid ihm noch rechtzeitig verziehen, bevor es Prügel gab. Ein paar von den Namen, die er dafür hatte, habe ich vergessen, aber es waren Sachen wie das Meckern einer Ziege, die nach ihrem Jungen sucht, das Meckern einer Ziege, die aus Versehen auf einen Stein gebissen hat, oder das Meckern einer Ziege, die Blähungen hat. Mit diesem Meckern hat er immer Besucher unterhalten, die zu seinen Eltern kamen, und er machte die Stimmen für jeden nach, der sie hören wollte. Er hatte da keine Hemmungen. Nach und nach ließ er sich immer verrücktere Meckerlaute einfallen. Das Meckern einer Ziege, die überlegt, ob sie Christin werden soll. Das Meckern einer Ziege, die gern nach Telmessos gehen und eine Wasserpfeife für ihre Großmutter kaufen würde. Das Meckern einer Ziege, die so blöd ist, dass sie nicht weiß, wie blöd sie ist. Das Meckern einer Ziege, die am Tag zuvor einen guten Einfall hatte und jetzt weiß sie nicht mehr, was es war. Aber das Beste von allem war das Meckern einer Ziege, die nichts zu sagen hat. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war ein Laut, den jeder sofort erkannt hätte. Das Meckern, das Ziegen machen, wenn sie friedlich zusammen zwischen den Steinen ihr Gras rupfen und es wirklich überhaupt nichts zu sagen gibt, aber sie meckern trotzdem. Ibrahim meinte, dieses Meckern bedeute ungefähr so viel wie »Ich bin's«. Ibrahim übertrieb die Laute ein ganz kleines bisschen, gerade so, dass es komisch klang, und er machte sie in allen möglichen verschiedenen Tonlagen, und die Leute konnten nie genug davon bekommen und lachten immer wieder neu. Ich ging jeden Tag hinaus und suchte Kräuter und Gemüse, immer ungefähr zur gleichen Zeit, und Ibrahim wusste das und überließ dann seinem Hund Kopek das Ziegenhüten und kam über die Felsen geklettert. Und ich wusste immer, wann er kam, denn er hatte ein ganz spezielles Meckern nur für mich. Und er versuchte immer so nahe wie möglich heranzukommen, ohne dass ich ihn bemerkte. Und dann sprang er schließlich hinter einem Felsen oder Dornbusch hervor und meckerte laut. Und wenn er das tat, machte er es auch mit einem Gesichtsausdruck, genau wie eine Ziege. Es ist ein Wunder, dass uns in all den Jahren nie jemand erwischt hat. Die Schande wäre entsetzlich gewesen. Und ich war immer furchtbar aufgeregt. Oft war ich mit Rosula unterwegs, aber bei ihr wussten wir, dass sie es niemandem erzählen würde. Das Schöne an Ibrahim war, dass er mich immer zum Lachen brachte, und deshalb machte es mir auch nichts aus, dass er nur ein Ziegenhirte war. Außerdem hörte ich ihm gern zu, wenn er auf der Kawall spielte. Diese Kriegsjahre waren eine Qual für mich, und ich kann es gar nicht erwarten, dass mein Liebster zurückkehrt und ich die Kawall wieder höre und er wieder hinter einem Felsen auftaucht. Und das Meckern einer Ziege erklingt, die nichts zu sagen hat. Mustafa Kemal, 18. Von General Liman von Sanders stammt das Wort, türkische Offiziere seien zu keinerlei Kooperation fähig, weil sie immer nur mit ihren Rivalitäten untereinander beschäftigt seien. Trotzdem nimmt Mustafa Kemal in Samsun die unmögliche Aufgabe in Angriff, eine Zusammenarbeit zu organisieren. Zu spät bemerken die Briten, was er wirklich im Schilde führt. Kemal macht sich die muslimischen Ängste zunutze. Im Osten fühlen sich die Kurden von den Armeniern bedroht, ebenso wie die Bevölkerung des französisch besetzten Kilikien, wo die armenischen Hilfstruppen für die Misshandlungen des Krieges Rache nehmen. Im Westen sehen sich die muslimischen Flüchtlinge aus den Balkankriegen, die in den Siedlungen der 1914 vertriebenen Griechen eine neue Heimat gefunden haben, bedroht durch deren Wiederkehr. Aus Kurzsichtigkeit oder Willkür ist in den vergangenen Jahren auf allen Seiten so viel Wind gesät worden, dass Mustafa Kemal nun gleich mehrere Stürme ernten kann. Der bewaffnete Widerstand gegen die Griechen beginnt im Westen als Reaktion auf die Verwüstungen der griechischen Invasion und den dadurch bedingten wirtschaftlichen Niedergang. Die Situation spitzt sich zu, denn es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die Regierung in Istanbul sich gegen die Alliierten nicht behaupten und somit die türkischen Interessen nicht wahren kann. Früher oder später muss an einem anderen Ort eine neue nationale Regierung gebildet werden. Kemal setzt sich über ein Verbot der Regierung hinweg, die ihm die Benutzung des Telegrafensystems untersagen will, und droht jedem Telegrafisten, der sich nicht kooperationsbereit zeigt, mit dem Kriegsgericht. Der Wendepunkt ist erreicht, als Kemal und die anderen Offiziere und Würdenträger aus seiner Umgebung in Erzurum und Sivas sogenannte Kongresse abhalten. Sie wollen die Feindseligkeit des bolschewistischen Russland gegen die Alliierten ausnutzen, ohne sich von den Russen abhängig zu machen. Die Regierung in Istanbul ist machtlos und kann Mustafa Kemal nicht seines Amtes entheben. Er erhält ein Schreiben des Sultans, in dem dieser ihm versichert, er wisse, dass Kemal ausschließlich aus patriotischen Motiven handle, entlassen wolle er ihn nicht, aber er schlage vor, dass er sich für ein paar Monate beurlauben lasse. Am 5. Juli 1919 informiert Mustafa Kemal den Kriegsminister, er diene nicht mehr der Regierung in Istanbul, sondern der Nation. Am 9. Juli verbringen der Kriegsminister und Kemal viele Stunden am Telegrafen und schließlich erklärt Mustafa zeitgleich mit der unehrenhaften Entlassung durch den Minister sein Ausscheiden aus der Armee. An seiner Stadt soll Kazım Karabekir die Funktion als Inspekteur der 3. Armee übernehmen, aber er hält seinem Kameraden die Stange und bei einem Treffen wichtiger Führungspersönlichkeiten verabredet man, dass alle, auch nach seiner Entlassung, ihre Befehle weiterhin von Mustafa Kemal erhalten sollen. Trotzdem verfällt Kemal in tiefe Verzweiflung, weil er glaubt, er habe seine Legitimation verloren. Aber seine Stimmung bessert sich, als Kazım Karabekir eintrifft. Kazım begrüßt ihn mit militärischem Salut und lässt keinen Zweifel daran, dass noch immer Kemal der Kommandeur ist. Zur Bekräftigung hat Kazım eine Kavallerieeskorte und einen Motorwagen mitgebracht. »Wir stehen zu deinen Diensten, Pascha«, verkündet er. Als in Erzurum ein Kongress zusammentritt, erscheinen Kemal und Karabekir gemeinsam. Ein Schaf wird geopfert, Gebete werden gesprochen, dann begibt man sich an die demokratische Politik. Kemal wird zum Vorsitzenden gewählt und er nutzt sein rhetorisches Talent, redet von der Lage der Nation und der ungerechten Unterdrückung durch die Alliierten. Als einige Delegierte ihre Loyalität gegenüber dem Sultan beteuern, zeigen sich bereits erste Meinungsverschiedenheiten zwischen Modernisierern und Traditionalisten. Kemal leiht sich Zivilkleidung vom Gouverneur, weil es Proteste gegeben hat, dass er in Generalsuniform auftritt. Der Kongress schließt mit einer Charta, die im Grunde eine Unabhängigkeitserklärung ist. Kemal ist nicht begeistert, dass er mit elenden Kreaturen wie einem kurdischen Stammesfürsten und einem Führer der Nakschibendi-Derwische gemeinsame Sache machen muss, aber er will das Komitee für seine Zwecke nutzen, ganz gleich, wer darin sitzt. Die Regierung in Istanbul verliert immer mehr an Macht, nachdem es ihr nicht gelungen ist, den Alliierten auf der Pariser Friedenskonferenz Zugeständnisse abzuringen. Die Ära der Jungtürken ist vorüber. Außerdem beteuert die Konferenz, dass sie die nationale Unabhängigkeit innerhalb der zum Zeitpunkt des Waffenstillstands bestehenden Grenzen anstrebt. Mit anderen Worten, sie will die arabischen Gebiete loswerden. Die Araber haben im Krieg entweder schlecht gekämpft oder sind zu den Briten übergelaufen und jetzt wollen die Türken nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Kemal und seine Mitstreiter haben das von Präsident Wilson vertretene Prinzip der nationalen Selbstbestimmung ohne Einschränkung übernommen. Es ist die Rede von einem amerikanischen Mandat, bis das Land sich wieder erholt hat. Aber Mustafa Kemal möchte Hilfe, keine Hegemonie. Er würde von jedem Unterstützung annehmen, solange niemand ihm vorschreibt, was er tun soll. Der neue Kriegsminister in Istanbul will eine kurdische Kavallerieeinheit losschicken, die Mustafa Kemal festnehmen soll. Und die Briten versuchen, Kemals Pläne durch Anstachelung des kurdischen Nationalismus zu vereiteln. Daraus wird jedoch nichts, weil es Kemal inzwischen gelungen ist, sich mit den kurdischen Stammesführern anzufreunden. Kemal hat den Verdacht, dass der Sultan gegen ihn intrigiert, aber er bewahrt Stillschweigen. Die Nationalisten reißen fast überall die Macht an sich. Die Briten ziehen sich zurück, um Zusammenstöße mit ihnen zu vermeiden und um zu verhindern, dass die osmanische Regierung in Aktion tritt, denn sie wollen keinen Bürgerkrieg. Die Regierung ist in einer unmöglichen Lage und der Großwesir tritt zurück. In Sivas zeichnet sich immer deutlicher ab, dass Mustafa Kemal quasi diktatorische Macht erlangt hat und es gibt viele, denen das nicht behagt. Kemal muss erkennen, dass man in chaotischen Zeiten nicht herrschen kann, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Zur Finanzierung seiner Operationen erhebt er Steuern, im Grunde eine Art Diebstahl. Jedenfalls hat er keine Skrupel, Banditen für seine Zwecke einzuspannen. Während der Vorbereitungen zu den nationalen Wahlen gibt es allenthalben Spannungen, Intrigen und Gegenintrigen unter den Offizieren. Zu all dem müssen auch noch Kriege geführt werden. Eine direkte Konfrontation mit den Alliierten kann sich Kemal nicht leisten, also schickt er irreguläre Truppen unter der Führung eines Mannes, der sich den Namen Ali das Schwert zugelegt hat, gegen die Franzosen. Die Franzosen haben es nicht nur mit Arabern und türkischen Nationalisten zu tun, sie müssen sich darüber hinaus auch noch mit den Exzessen ihrer armenischen Legionäre und den Plänen, Intrigen und Ambitionen der Engländer herumschlagen. Als Clemenceau bei den Wahlen in Frankreich eine Niederlage erleidet, steht fest, dass sich die Lage verändern wird. Das Hauptquartier der Nationalisten soll von Sivas nach Ankara verlegt werden und Kemal borgt sich Benzin und Autoreifen von der Direktorin einer amerikanischen Schule für Armenier. Ein Kollege Kemals belagert eine Woche lang die Filiale der Osmanischen Bank in Sivas, bis der Direktor schließlich seine vorgeschützte Krankheit aufgibt und ihm einen Kredit gewährt. Kemal ist in Ankara gern gesehen, einer Stadt, die durch ein Feuer und die Vertreibung der Armenier, denen sie ihren Wohlstand verdankte, wirtschaftlich ruiniert ist. Bei den nationalen Wahlen hat Kemal einen Sitz im Parlament errungen, aber er bleibt in Ankara. Im Parlament in Istanbul sind seine Anhänger jetzt sehr stark vertreten. Die Regierung gibt ihm seine militärischen Auszeichnungen zurück und widerruft seine Entlassung aus der osmanischen Armee, aber Kemal ist nach wie vor nicht bereit zur Zusammenarbeit. Er kündigt an, er werde die griechischen Besatzer aus seiner geliebten Heimatstadt Smyrna vertreiben, und in Ankara stößt wenig später Oberst Ismet zu ihm, auch er einer von den Schicksalsmännern, die das Gesicht des neuen Staates prägen. Kemal fühlt sich in Ankara im politischen Abseits. Die Nationalpolitik schreitet ohne ihn in Istanbul voran. Eine interessante Entwicklung vollzieht sich in dieser Zeit. Das Wort Türkei, in Gegenden außerhalb des Osmanischen Reiches schon seit Jahrhunderten in Gebrauch, wird nun in Istanbul zum ersten Mal in einem offiziellen Dokument verwendet. Diese Verwendung des Wortes beweist, dass die Türken sich nun als Bewohner des anatolischen Kernlandes sehen. Sie verstehen sich nicht mehr als Osmanen, und damit schwindet auch die Verwandtschaft mit ihren Glaubensbrüdern in Arabien und anderen Gegenden des ehemaligen Reiches. Wenn die Türken ihr Land nun Türkei nennen, ist dies das Ende des panislamischen Traums muslimischer Idealisten. Einer Idee genauso weltfremd wie der griechische Traum von Großgriechenland. Die Alliierten verstricken sich auf der Pariser Friedenskonferenz in immer größere Verwirrung. Sie haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie mit der Türkei weiter verfahren werden soll. Die Italiener lassen Informationen an die Nationalisten durchsickern und Kemal steht auf vertrautem Fuß mit dem Kommandanten des französischen Detachements in Ankara. Die britische Besatzung von Istanbul ist blutig und ungeschickt. Sie verhaften die Führer der dortigen Nationalisten und deportieren sie nach Malta. Etwas Besseres hätte Kemal gar nicht passieren können. Die Briten haben die legitime Regierung gestürzt und damit dafür gesorgt, dass er der einzige einflussreiche Nationalpolitiker ist, der noch im Lande ist. Kemal verkündet das Ende des osmanischen Staates. Er sagt: Heute ist die türkische Nation aufgerufen, ihre kulturelle Eigenständigkeit, ihr Recht auf Leben und Unabhängigkeit, ihre gesamte Zukunft zu verteidigen. Er ordnet die Verhaftung britischer Offiziere an, die damit de facto Geiseln werden. Das Parlament in Istanbul löst sich aus Protest gegen die britischen Maßnahmen auf und Kemal organisiert Neuwahlen. Die gewählten Vertreter versammeln sich in Ankara und immer mehr national gesinnte Aktivisten und Intellektuelle treffen dort ein. Als er dann schließlich noch den Kommandanten des 12. Korps auf seine Seite bringt, ruht im Grunde sämtliche Macht in der nicht besetzten Türkei in den Händen von Mustafa Kemal. Im fernen Eskibatsche hat keiner diese Ereignisse verfolgen können. Nachrichten aus den Städten kommen auf dem Lande immer erst mit großer Verspätung an und meist werden sie auf dem langen Wege auch ein wenig ausgeschmückt. Viel dringlicher ist für den Ort die Bedrohung durch die immer dreister werdenden Räuberbanden. Rüstem Bey hat den Auftrag, sie unschädlich zu machen und hat schon etliche heftige Kämpfe in den Bergen erlebt, erbittert wie die Gefechte seiner Soldatenzeit. Es ist ein nervenaufreibender Guerillakrieg, immer auf der Hut vor Hinterhalten, mit langen und nutzlosen Märschen durch unvertrautes Gelände mit unliebsamen Überraschungen, einzelnen Schüssen aus nicht zu ortenden Richtungen, die an den Felsen abprallen, kurzen, brutalen Gefechten. Rüstem Bey ist hager und braun gebrannt, und seine Reitstiefel sind inzwischen so abgeschabt, dass es sich kaum noch lohnt, sie zu putzen. Stattdessen reibt er sie mit Fett ein. Er hat ein Einschussloch im Fäß und eine lange Säbelnarbe am rechten Arm. Jedes Mal, wenn er aufbricht, weint Leila Hanim vor Furcht. Und wenn er zurückkehrt, weint sie von Neuem vor Glück. Seine Miliz besteht aus alten Männern, kleinen Jungs, den nicht ganz so schwer Kriegsversehrten und denen, die wie Iskender, der Töpfer, durch die Maschen des Militärdienstes gefallen sind. Iskender geht mit Begeisterung auf Ganovenjagd, denn er nutzt jede Gelegenheit, von seiner Pistole und der Jagdflinte Gebrauch zu machen, auf deren Besitz er über die Maßen stolz ist. Er mag die langen Märsche durch die Natur und die Vögel, die sie in der heißen Asche des Lagerfeuers braten. Leider ist Iskender kein großer Schütze, er ist zu hastig am Abzug und auch ein wenig kurzsichtig, und bisher bestanden seine Beiträge zu den Gefechten hauptsächlich darin, dass er den Lärm verstärkte. Iskender ist stolz auf seine Tapferkeit und bedauert nur, dass er sie bisher noch nie unter Beweis stellen konnte. Er sagt, morgen ist auch noch ein Tag. Manchmal fragt er sich, ob der Lauf seiner Flinte wirklich gerade ist oder ob er vielleicht eine Partie schlechter Patronen erwischt hat. Aber als Rüstem Bey einmal aus Neugier die Waffe ausprobierte, traf er damit eine Flasche aus 150 Schritt Entfernung. Als Iskender es versuchte, flogen die Splitter von einem Stein 2 Schritt vor ihnen. Ich bin Philothay, 13. Ich weiß noch, einmal war ich zur Feigenernte draußen und war ziemlich weit gegangen und hatte einen großen Korb Feigen gesammelt, denn ich holte sie für uns zu Hause und für Rüstem Bey. Dann erschien Ibrahim. Ich hatte das Meckern einer Ziege, die nichts zu sagen hat, schon gehört und wusste, dass er in der Nähe war. Als er plötzlich hinter einem Busch hervorsprang, musste ich lachen, wie immer. Dann kam er zu mir hin und nahm meine Hand und küsste sie und sagte, »Mein Vögelchen«, und ich fragte, »Warum nennst du mich eigentlich immer Vögelchen?« Und er antwortete, »Weil du so zart und schön bist und weil du singst bei der Arbeit. Deswegen kommst du mir immer vor wie ein kleiner Vogel. Wenn ich an dich denke, dann denke ich, ach, das Vögelchen.« »Weißt du noch, wie Karatavuk und mein Bruder Memetschik fliegen wollten?« sagte ich. »Sie liefen und wedelten mit den Armen, aber geflogen sind sie nie.« Und er dachte darüber nach und sagte dann, »Wahrscheinlich, weil wir an den Armen keine Federn haben.« Ich sagte, »Meinst du, wir könnten fliegen, wenn wir Federn an den Armen hätten?« Und er antwortete, »Wahrscheinlich nicht. Wenn das ginge, hätte es sicher längst jemand getan.« Und ich sagte, »Überleg doch nur, wie frei wir dann wären. Wir könnten zusammen auf einen Berggipfel fliegen und keiner würde uns sehen und keiner würde sagen, dass es eine Schande ist.« Als wir uns das nächste Mal sahen, sagte er, »Ich habe vom Fliegen geträumt. Und als ich aufwachte, da hatte ich ein Gedicht im Kopf.« »Ein Gedicht?« fragte ich, »weißt du es noch?« Und er sagte es mir auf. »Beklag nicht den Adler, der fliegt in die Wolken hinein. Das Vöglein ohne Flügel bewein. Steigt ein Vogel zu hoch, gerät in Feuer er und Not, seine Federn versengen, er stürzt in den Tod. baut ein Vogel zwei Nester, bleibt eines leer. Seine Flügel brennen, er fliegt nimmermehr. Was, wenn ich ein Nest bau und der Ast bricht vom Stamm? Wenn sie stehlen mein Vöglein, dann sterb ich vor Gram. Ach, mein liebstes Vöglein, wer stellt dir nach? Wer sperrt dich in den Käfig, küsst dich tausendfach? Niemand kann entzünden eine Kerze, die nicht schmilzt. Und liebst du, dann weinst du, auch wenn du's nicht willst. Und ich sagte, ach, Ibrahim, wo hast du nur deine Verse her? Und er antwortete, die Nacht hat sie mir geschenkt. Und ich sagte, mit solchen Versen, da würdest du berühmt, wenn dich nur jemand am Hof des Sultans kennen würde. Mich wird nie jemand am Hof des Sultans kennen, antwortete er, aber manchmal, da fühle ich mich wie ein Adler. Ich fühle mich stark und mutig im Herzen, so stark, als ob ich alles erreichen könnte. Ich könnte auf die Erde hinunterblicken und noch über die Erde hinaus, und ich wäre der Herr der Erde, weil ich Herr der Lüfte bin. Aber ich bin an die Erde gefesselt. Ich werde für immer im Dreck scharren wie ein Huhn. Er hielt inne und wandte sich von mir ab. Dann sagte er, ich könnte ein Adler sein, aber Gott hat mir die Flügel gestutzt. Und was für ein Vogel wäre ich, fragte ich. Darüber dachte er eine Weile nach, dann antwortete er, ein Rebhuhn. Mustafa Kemal, 19. Es entflammt ein regelrechter Bürgerkrieg zwischen den Anhängern Kemals und denen, die dem Sultan die Treue halten, gerade unter den Tscherkessen beider Fraktionen. Der Schei'ül-Islam verkündet eine Fatwa des Inhalts, dass Nationalisten Ungläubige sind und getötet werden müssen. Der Mufti von Ankara veröffentlicht eine von 250 Kollegen unterzeichnete Gegenfatwa, indem er erklärt, dass der Sultan Kalif ein Gefangener der Ungläubigen ist und dass Fatwas, die er unter Zwang verkündet, keine Gültigkeit haben. Geschickt, wenn auch zynisch, nimmt Kemal den politisch und religiös Konservativen ihre Bedenken, indem er die Eröffnung des neuen Parlaments von Ankara auf einen anständigen muslimischen Freitag legt und dem Beginn der Amtsgeschäfte Rezitationen aus Koran und Hadith voranschickt. In einer Parade werden die Fahne des Propheten und ein Haar von seinem Bart mitgeführt. Schafe werden geopfert, Gebete für das Wohlergehen des Sultan Kalifen gesprochen. Ähnliche Zeremonien veranstalten die Nationalisten überall im Land, und überall sind genug Begeisterte dabei, die Gott ist groß rufen. Als er zum Präsidenten gewählt wird, verleiht Kemal seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Sultan für immer herrschen möge, frei von jeder ausländischen Einmischung. Mustafa Kemal weiß, wie man sich verstellt. Schon am folgenden Tag beginnt Kemal, die Bolschewiki in Moskau zu hofieren, bittet um Waffen, Munition und 5 Millionen Rubel und er spricht mit ihnen in der Sprache ihrer Revolution. Dem Sultan sendet er zugleich ein Telegramm, in dem er ihn seiner Loyalität versichert. Dann schickt er Truppen gegen die Anhänger des Sultans, besiegt sie ohne Mühe und lässt die Anführer hängen. Viele Soldaten des Sultans desertieren und laufen über. Die Briten bombardieren Kemals Truppen, um sie am Marsch auf die Hauptstadt zu hindern. Die Engländer brauchen dringend alliierte Verstärkung und nur die Griechen sind nahe genug. Der griechische Premier Eleftherios Venizelos packt die Gelegenheit beim Schopfe. Die Alliierten haben Venizelos gewarnt, dass er keine Hilfe zu erwarten habe, wenn er die Türkei angreife, aber jetzt schickt er doch eine Division, um den Briten aus der Verlegenheit zu helfen und im Gegenzug erhält er die Erlaubnis für einen begrenzten Schlag in der Gegend von Smyrna. Er nimmt dies als Freibrief für eine ausgewachsene Invasion, in der festen Überzeugung, dass die Engländer ihn doch unterstützen werden, wenn er sie vor vollendete Tatsachen stellt. In Ankara trägt Kemal der Empörung in der Nationalversammlung Rechnung und erklärt den Krieg zum Dschihad. Ein ungestümer tscherkessischer Kriegsherr wird auf die Griechen losgelassen und seine irregulären Truppen vertreiben sie aus Demirci. In Konya, der Hochburg islamischer Orthodoxie, gibt es einen antinationalen Aufstand. Im Südosten fordern Kurden einen eigenen Nationalstaat, doch die verschiedenen Gruppen sind untereinander zerstritten und Kemal wirft den Aufstand nieder. Die Alliierten zwingen den hilflosen Sultan in Sèvres, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen, in dem er der vollständigen Zerschlagung seines Reiches zustimmt. Der Vertrag erhält jedoch nur Gültigkeit, wenn das osmanische Parlament ihn ratifiziert. Und das osmanische Parlament existiert nicht mehr. Jeder in Istanbul, der Sultan eingeschlossen, weiß, dass die nationale Bewegung die einzige Hoffnung für die Türkei ist. Und alle offiziellen Maßnahmen gegen sie werden eingestellt. Zuerst muss Kemal im Osten Ordnung schaffen, bevor er sich um die Griechen im Westen kümmern kann. Die Sowjets annektieren Aserbaidschan und es scheint, dass sie sich auch Armenien einverleiben wollen, von wo die Armenier sämtliche Muslime vertrieben haben und wo die Armee von Offizieren der alten Zarenarmee befehligt wird. Im Süden, in Kilikien, setzen Kemals Männer sich mit den Franzosen auseinander und das oft sehr erfolgreich. Einmal gaukeln sie einem französischen Kommandanten vor, ihm stünden 15.000 Mann gegenüber, und so ergibt er sich mit 500 Soldaten einem kleinen Grüppchen nur mit Schrotflinten bewaffneter Bauern. Den Franzosen liegt viel an ihrem Einfluss auf Syrien, und sie warten ab und wollen sehen, wie Kemals Truppen sich gegen Griechenland schlagen. Bevor er sich um die hellenischen Eindringlinge kümmert, löst Kemal die irregulären Verbände auf, denn sie sind zu selbstherrlich, missachten seine Befehle und erschweren die strategische Planung. Aus Istanbul bringt er die bezaubernde Fikriye als seine Begleiterin mit. Sie ist 23 Jahre alt, eine begabte Musikerin, von schwacher Gesundheit, doch elegant und duldsam. Bis auf Weiteres bleibt Mustafa Kemal glücklich unverheiratet mit ihr. Und das ist der Punkt, an dem Fritz und Moritz, ohne es zu wissen, den Lauf der Geschichte ändern. Fritz und Moritz ändern den Lauf der Geschichte. König Alexander ist schön wie ein Filmstar. Er ist sanftmütig und elegant. Mit seinem schneidigen Bärtchen und der schmucken Uniform lächelt er treuherzig von alten Fotografien und sieht wie ein schon beinahe vergessener Großonkel aus, der in einem lange vergangenen Krieg gefallen ist und der gewiss eine Verlobte hinterließ und ein Motorrad, das 17 Jahre lang im Geräteschuppen verstaubte. Es ist der 17. September 1920. Und Griechenland führt Krieg gegen die osmanischen Türken, macht sich zunutze, dass sie sich vom vorangegangenen Krieg noch nicht erholt haben und will das einst griechische Konstantinopel und den Westen Anatoliens zurückerobern. Premierminister Venizelos, getrieben von persönlichem Ehrgeiz und schlecht beraten von dem unerschütterlich naiven Lloyd George, hat den griechischen Truppen soeben befohlen, aus ihren Stellungen in Smyrna auszurücken. Zu der eilends zusammengestellten türkischen Armee, die ihnen gegenübersteht, gehören Ibrahim und Karatavuk, zwei unglückselige Schachfiguren in diesem großen Spiel um Herrschaft und Macht. Der Versuch der Griechen, ihr Land nach Osten zu erweitern, wird ebenso verheerend scheitern wie seinerzeit Enver Paschas Ostfeldzug. Aber in der Woche, in der der junge König stirbt, liegt diese spezielle Katastrophe noch in weiter Ferne. Und der Optimismus der Griechen ist ungebrochen. Zur gleichen Zeit reift bei den Türken der Traum von einem gänzlich neuen Staat, der sich, die Flügel bereit zum Flug, als Phönix aus der Asche des alten Reiches erheben soll. König Alexander hat nur noch Tage zu leben und er wird anderthalb trauernde Witwen hinterlassen. Die erste Frau ist sein geliebtes Griechenland, die zweite heißt Aspasia, eine Griechin aus gutem Hause und ebenso schön wie er. Er hat sie Anfang des Jahres zur linken Hand geheiratet gegen den Willen seiner Eltern und der Staat wird die Ehe erst 2 Jahre nach seinem Tod anerkennen. Aspasia ist im 5. Monat schwanger. Aber das Kind wird seines Geschlechts wegen von der Thronfolge ausgeschlossen bleiben. Es wird im Jahr 1944 König Peter von Serbien heiraten und damit unserem Verdacht, dass Kindern von königlichem Geblüt unausweichlich ein tragisches Schicksal vorbestimmt ist, weitere Nahrung geben. König Alexander hat Aspasia geheiratet, weil er sie liebt. Und außerdem, fügt er ärgerlich hinzu, hätte es, wenn er den Wunsch seiner Eltern beherzigt und eine ausländische Prinzessin zur Frau genommen hätte, zu außenpolitischen Komplikationen geführt, denn seine Angetraute hätte gewiss versucht, sich einzumischen. König Alexander ist 27. Er hat Charisma, er hat Talent Und noch ist der Krieg gegen die Türkei nicht verloren. Griechenland wird nach Kräften von Großbritannien unterstützt, wo man den neuen König sehr schätzt, obwohl man seinen mittlerweile abgesetzten und im Exil lebenden Vater zutiefst verabscheut und ihm stets misstraut hatte. An einem Tag, an dem der Herbst sich nur ganz in der Ferne am Horizont zeigt und die Vögel noch singen, steht der König früh auf und trainiert in seiner Sporthalle. Er spielt mit seinem Lieblingshund, dem treuen, ungestümen Schäferhund Fritz. Er liebt nicht nur seinen Hund, er ist auch, wie so viele junge Männer vor und nach ihm, vernarrt in alles, was Motoren hat. Und heute will er in Begleitung seiner Hunde auf dem Gelände des Palasts von Tatoi Motorrad fahren. Er hat den ganzen Vormittag zur Verfügung, nur um 1 Uhr ist er mit Aspasia und seinem Freund Zalokostas in Kifisia zum Essen verabredet. Verfolgt von der kläffenden Hundemeute berauscht er sich an der Geschwindigkeit seiner Maschine. Ihm geht durch den Kopf, dass Fritz vor kurzem im Spiel einen Spiegel zerbrochen hat, und eine düstere Vorahnung lässt ihn erschaudern. Er denkt auch an den weit schlimmeren Vorfall vom Tag zuvor, als er mit Aspasia auf einem britischen Schlachtschiff war und der Kapitän ihre Zigaretten alle 3 mit einem einzigen Streichholz anzündete. »Einer von uns wird sterben«, denkt der König plötzlich bitter und erinnert sich, wie er zu Aspasia sagte, »es wäre besser gewesen, das Schiff wäre gesunken.« Wenn das Streichholz zum ersten Mal aufflammt, weiß Charos der Jäger, Charos der Schwarzgekleidete, Charos auf dem Rappen, dass man da ist. Beim zweiten Mal zielt er und spannt den Hahn. Beim dritten Mal drückt er ab. Der König fährt auf seinem Motorrad durch den Wald und durch die Weinberge, wo die Trauben für den Dekelia-Wein wachsen. Sein Bruder, Prinz Christoph, beschreibt ihn als den unglücklichsten Mann in ganz Griechenland. Denn er ist einsam, seine Familie lebt im Exil und ihn quält die Frage, ob seine Herrschaft legitim ist, da sein Vater nie offiziell auf den Thron verzichtet hat. Er weiß nicht, ob er König oder Regent ist, aber er weiß, sein älterer Bruder Georg hat einen besser begründeten Anspruch auf die Krone als er. Er möchte die Streitigkeiten zwischen Venizelos-Anhängern und Gegnern vergessen, die ihm das Regieren zur Hölle machen. Er leidet unter seiner Machtlosigkeit und sorgt sich wegen des neuerlichen Krieges. Für einen König hat die Hoffnung weniger Federn als für jeden anderen Menschen auf der Welt. Die Hunde bellen, das Motorrad stottert. Er experimentiert mit den Zündhebeln, damit der Motor besser läuft. Er nähert sich dem Haus des königlichen Tierarztes, des Herrn Sturm, und ihm fällt ein, dass Sturm viele ausländische Illustrierte hat, voll mit interessanten Informationen über die neuesten Automodelle. Die Versuchung ist zu groß, er muss einfach vorbeischauen und nachsehen, ob es etwas Neues gibt. Aber da fällt ihm auf, dass er Fritz verloren hat. Er steigt ab, ruft den Hund und geht zu Fuß auf die Villa des Tierarztes zu. Wo ist Fritz? Der Monarch ruft, aber der Hund ist nirgendwo in Sicht. Die klare Stimme des Königs schallt durch den Kiefernwald. Plötzlich hört König Alexander bellen und kreischen. Er läuft schneller und findet seinen Hund außer Rand und Band im Begriff, über einen Berberaffen herzufallen, der beim Haus des Tierarztes angekettet ist. Einem Bericht zufolge handelte es sich bei den beiden fraglichen Berberaffen um ein Geschenk Prinz Christophs an einen Tavernenwirt, der sie einen Tierarzt weiterverschenkt hatte. Nach Aussage von Prinz Christoph hingegen gehörten die Affen einem Weinbauern, an dessen Weinberg der König vorbeikam. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie unmöglich es ist, die historische Wahrheit zu ergründen, und sicher ist nur, dass die Trauben des Weinbergs, wenn es denn ein Weinberg war und wenn es ihn wirklich gab und wenn der König tatsächlich daran vorbeikam, Dekelia-Trauben waren, denn eine andere Rebsorte wurde in dieser Gegend nicht angebaut. Ebenfalls sicher ist, dass Berberaffen flink, unerschrocken und schlau sind und über ein kräftiges Gebiss verfügen. Es sind die einzigen Affen, die in Europa heimisch sind. Und so mag es ein Trost sein, dass der König wenigstens nicht von einem fremden Eindringling getötet wurde, aus Afrika womöglich oder aus Südamerika. Mutig geht der junge König dazwischen, packt die beiden Tiere und will sie trennen. Doch unglücklicherweise ist der Affe ein Weibchen. Und sein Gefährte Moritz ist ganz in der Nähe. Tapfer eilt Moritz seiner Angebeteten zu Hilfe und stürzt sich kreischend auf den Angreifer. Er beißt den König in die linke Wade. ein symbolisches Abbild genau dessen, was so vielen Monarchen durch Hände und Zähne ihrer Untertanen widerfahren ist, und beginnt sie zu zerfleischen. Alexander will den rasenden Moritz abwehren und wird dabei auch noch in die Hand gebissen. In dem Augenblick erscheint Sturm und trennt die vier Kampfhähne binnen kurzem mit teutonischer Strenge. Der König hat heftige Schmerzen und wird blutend zurück in den Palast gebracht, von wo er seinen Freund Stephanos Metaxas anruft und ihm mitteilt, es sei nichts Ernstes, aber er solle mit einem Arzt und etwas Verbandszeug vorbeikommen. Er will den Vorfall nicht an die große Glocke hängen, weil er sich nicht zum Gespött der Leute machen will. Metaxas glaubt, sein Freund sei mit dem Motorrad gestürzt, ruft den berühmten Arzt Konstantinos Mermingas und sagt ihm, er solle alles Nötige für einen Beinbruch mitbringen. In der Zwischenzeit telefoniert Alexander mit seiner geliebten Aspasia und bittet sie, in den Palast zu kommen. Dr. Mermingas legt Schienen und Gips, die er nun doch nicht braucht, beiseite, untersucht die Verletzung und zählt 7 Bisswunden, die tiefste davon in der Mitte. Die Wunden sind schlimm, aber nicht unbedingt gefährlich. Er säubert sie mit Alkohol und verlangt dann Benzin. Da es so etwas im Palast nicht gibt, geht Metaxas nach draußen, zapft etwas Benzin aus dem Tank seines Wagens in eine Schüssel und bringt sie behutsam zurück. Der Arzt erklärt, der Wadenmuskel sei völlig zerfleischt, wäscht ihn mit dem Benzin und betupft ihn anschließend mit Jod. Man zuckt zusammen bei dem Gedanken, welche Qualen der König dabei aushalten musste. Dann verbindet Dr. Mermingas die Wunde. Aspasia kommt in Begleitung von Zalokostas, mit dem die beiden zum Mittagessen verabredet waren, und Zalokostas will sie trösten. Sie ist abergläubisch und hegt große Befürchtungen wegen der 3 Zigaretten, die auf dem britischen Kriegsschiff mit einem einzigen Zündholz angesteckt wurden. König Alexander beruhigt sie und sagt noch einmal, dass er öffentliches Aufsehen vermeiden will, weil es unter der Würde eines Königs sei, wenn er beim Handgemenge mit einem Affen eine Bisswunde davontrage. Der König verbringt eine unruhige Nacht, aber am Morgen fühlt er sich wieder besser. Als der Arzt den Verband wechselt, stellt er fest, dass die Wunde sich entzündet hat. Er hält Ausschau nach Eiter, findet aber keinen. Trotzdem rät er dem König, alle Termine abzusagen. Nach 3 Nächten ist das Fieber des Königs auf 39 Grad gestiegen, aber die Wunde eitert noch immer nicht. Nach der 5. Nacht kommt der Eiter in großen Mengen, und die Regierung macht sich allmählich Sorgen. Premierminister Venizelos, der während seiner gesamten politischen Laufbahn nur ein Ziel verfolgt hat, nämlich die Eindämmung und Entmachtung der Monarchie, ist besonders beunruhigt. Immerhin mag er diesen König sehr, auch wenn er für den spektakulären Sturz seines Vaters, des unglücklichen Königs Konstantin, verantwortlich war. Man muss diesen gut aussehenden jungen Mann einfach mögen, selbst wenn man Republikaner ist. Venizelos ordnet die Bildung eines Konsiliums aus 8 Ärzten an und gibt damit einer tief verwurzelten Neigung aller Politiker nach. Sie bilden Arbeitsgruppen, die wegen ihrer lautstark ausgefochtenen Meinungsverschiedenheiten und ihrer lähmenden Vorsicht gänzlich handlungsunfähig sind. Die 8 Ärzte geben tägliche Bulletins heraus, die zwar sachlich richtig sind, aber bei weitem zu optimistisch. Der König leide an einer lokalen Infektion und sein Zustand sei nicht besorgniserregend. Dr. Savas, der herausragende Mikrobiologe, macht einen Abstrich von der Beinwunde und diagnostiziert eine Streptokokkeninfektion. Die Schwellung verschlimmert sich dramatisch und die Wunde wird immer größer. Das Fieber steigt auf 40 Grad. Der Chirurg Gerasimos Phokas stellt fest, dass es sich bei der Schwellung nicht nur um eine eitrige Entzündung handelt. Seine Diagnose lautet Wundbrand. Als Experte für Kriegsverletzungen kommt er zu dem Schluss, dass nur eine Amputation das Leben des Königs retten kann. Damit hat er zweifellos recht. Aber die anderen Ärzte sind entsetzt und legen ihr Veto ein, wahrscheinlich, weil sie sich nicht vorstellen können, einem Monarchen das Bein abzuschneiden, auch wenn andere in der Vergangenheit beim Kopf ihres Königs weniger Hemmungen hatten. Zalokostas sucht Premierminister Venizelos auf, der mit Grippe im Bett liegt, und zum ersten Mal begreift der Politiker den Ernst der Lage. Trotz seines Fiebers ruft er einen Spezialisten aus Paris, Georges Ferdinand Vidal. Eine Koryphäe auf dem Gebiet hartnäckiger Entzündungen wird in Brindisi an Bord eines griechischen Kriegsschiffs gehen und am 13. Tag eintreffen, 3 Tage nachdem die Entzündung Alexanders Magen erreicht und zu Erbrechen und Gewichtsverlust führt. Ihr Liebster verfärbt sich zusehends gelb und die reizende Aspasia schlüpft pflichtbewusst, wenn auch nicht allzu fantasievoll, in eine Schwesterntracht. Sie weicht nicht von seiner Seite, hält ihm liebevoll die Hand und ist ganz die treusorgende Ehefrau. Das ganze Land kennt mittlerweile die Wahrheit. Und in den Kirchen wird für den König gebetet. Aus aller Welt treffen Telegramme ein. Die wildesten Gerüchte sind im Umlauf. So erzählt man beispielsweise, die Ärzte ließen sich bei der Behandlung des Königs von ihren jeweiligen politischen Vorlieben leiten. Die Royalisten wollten ihn retten, außer Savas, der als Königin Sophias ehemaliger Leibarzt immer noch dem alten König treu ergeben sei, und die Venizelos-Anhänger versuchten, ihn umzubringen. Venizelos und die verbannte Königsfamilie sind zerstritten. Er schickt ihnen jeden Tag ein Telegramm, verweigert Königin Sophia aber hartnäckig die Einwilligung, ans Krankenlager ihres Sohnes zu eilen, und erteilt ihr den bizarren Rat, sie solle sich mit ihrem Anliegen an die griechische Botschaft in Zürich wenden. Venizelos ist überrascht, dass sie in 18 Tagen nur 2 Telegramme schickt, aber Prinz Christoph wird sich später erinnern, dass sie die Trennung von ihrem Sohn nie verschmerzt hat und dass Venizelos ihre Versuche, mit ihm in Verbindung zu treten, gezielt sabotierte. Sophia billigt die Ehe mit Aspasia nicht, und daher ist ohnehin unwahrscheinlich, dass ihre Gegenwart ihrem Sohn gut getan hätte. Anstelle von Sophia gewährt Venizelos der Königin Mutter Olga die Erlaubnis zu einem Besuch, aber wegen der stürmischen See trifft sie 2 Tage zu spät ein. In der Zwischenzeit begibt sich Venizelos jeden 2. Tag zum Palast von Tatoi, um mit dem König zu sprechen, aber er redet nicht über Politik, weil es sich nicht ziemt, mit einem Sterbenden über solche Themen zu reden. Die Zeitung Der Neue Tag schreibt, der Affe Moritz sei auf Geheiß des Premierministers mit Tollwut infiziert worden, um den König durch einen Biss zu töten, und der Premierminister leitet ein Verfahren wegen Verleumdung ein. In der Nacht des 12. Tages beginnt Alexander zu fantasieren, aber am Tage erholt er sich ein wenig. Alle bleiben optimistisch, alle außer der Putzfrau Kyria Eleni. Sie hat im Kaffeesatz gelesen und sieht großes Unheil voraus, und sie weiß, was es bedeutet, dass Fritz einen Spiegel zerbrochen hat. Sie lässt Aspasia, die Ärzte und den Premierminister wissen, dass sie, wenn sie wollten, ihn heilen könne, auch wenn sie nur eine Putzfrau sei. Sie müssten nur den Hund Fritz töten und ihr seine Leber bringen, dann werde sie daraus eine Salbe machen. Sie danken ihr höflich für ihren Ratschlag, aber die Ärzte setzen größeres Vertrauen in ihre eigenen Heilkünste und lehnen das Angebot ab. In dieser Nacht beginnt König Alexander laut zu schreien. Er ruft, »Vater, mein Vater« und »Mutter, Mutter, rette mich«. In einem klaren Augenblick sagt er zu Aspasia, sie solle sich ein wenig ausruhen. Dr. Vidal verabreicht dem König einen Impfstoff und urteilt, dass er noch 4 Tage zu leben habe. Ein neuer Arzt trifft ein. Es ist Pierre Delbé, der mit einem Schiff am Kanal von Korinth gelandet ist. Er wird im Eiltempo zum Palast gefahren, in einem Rennwagen der Marke Panhard, in dem der König sicher gern selbst am Steuer gesessen hätte, wäre er nicht der Patient gewesen. Als Dr. Delbé eintrifft, hustet der Patient Blut und man findet eine weitere tödliche Mikrobe. Die Ärzte diskutieren erneut die Frage einer Amputation, aber dafür ist es zu spät. Alexander fällt ins Koma, und als er schließlich daraus erwacht, verlangt er nach der schönen Aspasia und will sie umarmen. Dann verfällt der König ins Delirium, er stammelt unzusammenhängende Worte. Er träumt, dass er am Ufer eines großen Flusses steht, und am anderen Ufer sieht er die Gestalt seines geliebten Großvaters, des kürzlich verstorbenen Königs Georg. Und der Großvater sagt zu ihm, »Komm, mein Junge, komm, es wird Zeit, dass ich dich hole.« »Ja, Großvater«, ruft Alexander, »ich komme, aber zuerst möchte ich dir noch Aspasia vorstellen.« Aspasia fällt in Ohnmacht. Ein Priester wird geholt und hinter einen Wandschirm gesetzt. Aspasia will nicht, dass ihr Mann sich ängstigt, und so rezitiert der Priester seine Gebete sotto voce, und den Abendmahlswein verabreicht sie Alexander mit einem Löffel und sagt ihm, es sei Medizin. Er schläft den Schlaf der Helden und träumt vom Sieg in Thrakien. »Wir siegen«, ruft er, »wir siegen«, »Wo ist Melas?« fragt er. »Bringt mir Nachricht von der Front.« Sein Adjutant Melas wird gerufen und bekommt eingeschärft, er solle sich etwas einfallen lassen, damit der König zufrieden ist. Der Atem des Königs geht rasselnd, es ist offensichtlich, dass er im Sterben liegt. Er ruft Aspasia bei ihrem Kosenamen. »Bika«, sagt er, »ich möchte Mitzos sehen.« Der Chauffeur des Königs wird gerufen, ein massiger Mann, und er kommt mit schweren Schritten. Der Riese ist kramgebeugt und verlegen. Aspasia beugt sich hinab und sagt ihrem Mann, »Mitzos ist hier.« »Mitzos«, sagt Alexander, »ist mein Wagen bereit?« »Er ist allzeit bereit, Euer Majestät«, antwortet Mitzos mit einem gewissen Stolz in der Stimme, mit gerade einem Hauch von Andeutung, dass er, während die Umstände weniger tragisch gekränkt von der schieren Vorstellung wäre, er könne einmal nicht bereit sein. »Mitzos, sind die Scheinwerfer in Ordnung?« Verblüfft blickt Mitzos Aspasia an und sie gibt ihm mit einem Nicken zu verstehen, dass er bejahen soll. »Mitzos, mache alles bereit für eine lange Reise, du fährst. Ich bin zu müde.« Um 3:30 in der Frühe sagt der junge König noch einmal »Bika« und stirbt. Er wird neben dem Grab seines Großvaters beigesetzt, dem Grab von König Georg, der ihm im Traum erschienen war, um ihn auf die andere Seite des Styx zu rufen. So stürzen der ungestüme Schäferhund Fritz und das Berberäffchen Moritz, das unschuldig und galant seine Gefährtin verteidigt, Griechenland in eine politische Krise. Das Land befindet sich im Krieg. Der König ist tot und Wahlen stehen an. Manche fragen sich, ob Venizelos die Republik ausrufen wird. Stattdessen bietet er den Thron dem Prinzen Paul an, aber Paul ist noch sehr jung und hat einen älteren Bruder und einen Vater, die eher Anrecht haben, und lehnt ab. Venizelos beruft das Parlament ein und Admiral Kunduriotis wird für die Dauer des Interregnums zum Vizekönig ernannt. Venizelos wartet zuversichtlich auf die Wahlen im November und ist verblüfft, als er eine schwere Niederlage einstecken muss. Vielleicht haben die Griechen nach so viel Krieg die Nase voll, vielleicht sind sie auch einfach nur launisch. Jedenfalls haben sie offenbar schon wieder vergessen, wie erleichtert sie waren, als König Konstantin mit Schimpf und Schande davongejagt wurde, nachdem er im Weltkrieg so unbelehrbar und gegen den Volkswillen auf der Seite der Verlierer gestanden hatte. Der Besuch der altehrwürdigen Königin Mutter Olga hat sie nun darauf gebracht, dass die alte Garde doch nicht die schlechteste war. Der nicht minder ehrwürdige Premierminister geht zum Tatoi-Palast und bittet die alte Königin, die Regentschaft zu übernehmen. Er weint vor Glück, als er vor ihr niederkniet, und als er sich weigert aufzustehen, kniet sie sich neben ihn, damit sie gemeinsam weinen können, und dann helfen sie sich gegenseitig unter Mühen wieder auf. König Konstantin wird um die Rückkehr auf den Thron gebeten, aber nach den schlechten Erfahrungen ist er misstrauisch und fordert eine Volksabstimmung, bei der sich die überwältigende Mehrheit für ihn ausspricht. Die Umstände, unter denen die Königsfamilie zurückkehrt, sind chaotisch. Die Prinzen Christoph und Andreas treffen zusammen mit Prinzessin Marie ein und ein italienisches Schiff aus Brindisi geht mit ihnen am Kanal von Korinth vor Anker. Am Morgen werden sie von Salutschüssen geweckt und als sie an Deck kommen, sehen sie, dass ein Torpedoboot gekommen ist, um sie abzuholen. Der Kommandant ist Admiral Ioannidis und er und die Matrosen weinen vor Glück. Prinzessin Marie und der Admiral werfen sich diskret interessierte Blicke zu und heiraten einige Zeit darauf. Die Korinther säumen die Straßen mit Blumen und Fahnen und schwenken Bilder von König Konstantin, die sie wieder aus den Schubladen hervorgeholt haben. Leute laufen am Ufer des Kanals neben dem Schiff her und werfen den Königskindern Blumen zu. Im Hafen von Piräus tummeln sich Boote jeder erdenklichen Art, alle vollbeladen mit begeistertem Volk, das sich heiser brüllt, um gegen das Heulen der Fabriksirenen und das Scheppern der Kirchenglocken anzukommen. Königin Mutter Olga kommt ihnen in der königlichen Barkasse entgegen. Und als sie schließlich alle an Land gehen, brauchen sie eine Dreiviertelstunde, bis sie den Wagen erreichen, der nur 40 Meter entfernt steht. Die Hände werden ihnen geschüttelt, bis sie wund sind. Leute küssen sie auf die Wangen. Und es herrscht ein ungeheurer Lärm aus Lachen, Weinen und Jubelrufen. Leibwächter umringen Königin Olga, damit sie nicht erdrückt wird. Die Menge reißt Trittbretter und Kotflügel von dem Wagen und irgendwie schaffen sie es auch, die Kupplung zu beschädigen. Die Armee schickt einen Ersatzwagen. Dieser Wagen bewegt sich im Schneckentempo in Richtung Athen. Doch als sie dort ankommen, werfen die Menschen sich vor den Rädern in den Staub und wollen die Fahrgäste sehen. Prinz Christoph blickt Prinz Andreas an und sagt, »Ich glaube, das Opfer müssen wir bringen.« Die 4 Meilen bis zum Palast werden beide auf den Schultern des begeisterten Volkes getragen. Ihre königlichen Körper sind die Begegnung mit der Masse und die Unannehmlichkeiten, die das mit sich bringt, nicht gewöhnt. Und beide tragen so viele blaue Flecken davon, dass sie noch eine ganze Woche lang nicht gehen können. Eine Frau im fliederfarbenen Kostüm zerrt an Prinz Christophs einem Bein, während zugleich ein Arbeiter in Monteurskluft das andere packt. Der Haarschnitt lässt auf einen Fanatiker schließen. »Lasst mir meine Beine!« brüllt Prinz Christoph. Prinz Andreas wehrt sich mannhaft, als Verehrerinnen ihm die Strumpfbänder abnehmen wollen. Aber er verliert den Kampf. Sie kommen sich vor, als seien sie den ganzen Tag auf einem Kamel geritten. Seine Träger setzen Prinz Christoph an der Pforte des Palastes ab, aber der hünenhafte, fanatische Monteur lässt ihn nicht los, hebt ihn sich auf die Schultern und will ihn die Treppe hinauftragen, so sehr sein Held auch brüllt und sich wehrt. Er will den Prinzen in den Palast tragen, aber der gebrechliche Premierminister eilt ihm zu Hilfe, schlägt mit seinem Stock auf den Monteur ein und ruft, »Willst du wohl seine Majestät loslassen?« Der fanatische Monteur setzt den Prinzen ab und schleudert den Minister in die Ecke, und während er anderweitig beschäftigt ist, können 2 Soldaten den Prinzen in Sicherheit bringen. Den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft machen die Massen das Aussteigen unmöglich, und sie müssen warten, bis es dunkel wird und sich dann wie Verbrecher in den Palast schleichen. Sie fahren durch flaggengeschmückte Dörfer, und überall sind Blumen und Bilder des Königs. Die Gefolgschaft wird mit Geschenken, mit Wild und Geflügel überhäuft. Die Berge von Kaninchen und Auberginen reichen ihnen bald bis an die Knie. Glocken läuten, Leute rufen, »Erxete, Erxete!« Als schließlich auch der König eintrifft, ist der Jubel noch ausgelassener. Von der 1 Million Stimmen, die beim Referendum abgegeben wurden, waren nur 10.000 gegen die Rückkehr des Königs. Venizelos hat sich ins Ausland abgesetzt und der alte und neue König wird auf dem Bahnhof von begeisterten Massen empfangen, die sich an die Kutschen hängen und draufklettern. Sie bringen ihn geradewegs zur Kathedrale, wo der Erzbischof ein Dankgebet spricht. Fritz bis Moritz und Moritz bis den König. Und der König starb. Und so kommt ein neuer König, der auch der alte König ist. Und dieser zuvor abgesetzte König ist ein Mann, den die Alliierten verabscheuen. Griechenland verliert die Unterstützung der Alliierten und damit verliert es den Krieg. Moritz das Berberäffchen und Fritz der Schäferhund ändern den Lauf der griechisch-türkischen Geschichte, auch wenn sie selbst sich in aller Bescheidenheit zurückziehen. Keine Affen, keine Hundememoiren bleiben, die diese Geschichte aus ihrer Warte erzählen. Keiner wird je erfahren, was aus den beiden geworden ist, und keiner wird je wissen, was aus der Welt geworden wäre, hätte den König nicht der Affe gebissen. Mustafa Kemal, 20. Die Alliierten sind entsetzt über die Wiedereinsetzung des alten Königs. Sein Entschluss, Griechenland aus dem Weltkrieg herauszuhalten, hatte die griechische Nation gespalten. Er ist der Schwager von Kaiser Wilhelm und gilt gemeinhin als Freund der Deutschen. Frankreich und Italien entziehen Griechenland jegliche Unterstützung. Ja, sie liefern jetzt sogar Waffen an Mustafa Kemal und wechseln damit de facto die Seiten. Selbst Großbritannien lässt Griechenland wissen, dass es nicht mit weiterer finanzieller Unterstützung rechnen kann. In Griechenland führt der Krieg schon jetzt zu schweren wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Premierminister Venizelos, die treibende Kraft hinter dem Krieg, ist ins Exil gegangen. Die Gelegenheit wäre also günstig und Griechenland könnte sich mit Würde zurückziehen. Aber König Konstantin führt den Krieg einfach weiter. Nur dass statt der Venizelos-Anhänger jetzt Königstreue die Offiziersposten besetzen. Papoulas, der neue General, erringt einen Sieg bei Inönü, zieht sich aber dann zurück, weil er die türkischen Streitkräfte für stärker hält, als sie tatsächlich sind. Oberst Ismet, der sich später, wenn Mustafa Kemal den Namen Atatürk annimmt, Inönü nennen wird, ist völlig überrascht von dem griechischen Rückzug und besetzt wieder die alten Stellungen. Er wird zum Brigadegeneral befördert und trägt fortan den Ehrentitel Pascha. Mustafa Kemal entsendet eine Delegation zur Londoner Konferenz. Sie reisen zusammen mit einer Abordnung der Regierung in Istanbul. Die Italiener sind so freundlich und stellen ein Kriegsschiff für die Fahrt zur Verfügung. Die Konferenz bleibt jedoch ergebnislos, weil die Türken auf den griechischen Rückzug aus Thrakien und Anatolien dringen, während die Griechen noch immer an einen Sieg glauben. Am Rande der Konferenz treffen die Türken Absprachen mit Franzosen und Italienern, und nur Lloyd George hält an dem Gedanken einer griechischen Präsenz in Anatolien fest. Doch von jetzt an, daran lassen die Alliierten keinen Zweifel, werden sie sich in jedem eventuellen Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei neutral verhalten. Am anderen Ende Europas stimmt das bolschewistische Russland einer riesigen Waffenlieferung an Kemal zu, als Gegenleistung dafür, dass dieser nichts gegen die russische Besetzung von Georgien unternimmt. General Papoulas greift bei Inönü erneut an, und wieder weichen die Türken zunächst zurück, um mit neu gefasstem Mut dann doch noch zu siegen. İsmet Paschas Stern strahlt heller denn je. Im Süden werden die Griechen aus Afyon Karahisar vertrieben, was jedoch nur die griechische Front begradigt und sie leichter zu verteidigen macht. Franzosen und Briten schicken inoffizielle Gesandte nach Ankara, um sich ein Bild von den Verhältnissen zu machen. Mustafa Kemal gründet eine eigene politische Partei und schafft sich damit im Grunde selbst eine Opposition im Parlament. Er wird immer ein Diktator bleiben, der von einer demokratischen Zukunft für sein Land träumt. Und dies ist nicht die einzige Gelegenheit, bei der er selbst dafür sorgt, dass es eine Opposition gibt. Als der Enkel des Sultans sich den Nationalisten anschließen will, schickt Kemal ihn höflich, aber bestimmt nach Istanbul zurück. König Konstantin reist nach Smyrna und landet demonstrativ nicht im Hafen, sondern an der Stelle, an der einst die Kreuzfahrer an Land gingen. Die Bedeutung dieser symbolischen Geste bleibt den örtlichen Muslimen nicht verborgen. Die Griechen verstärken ihre Truppen massiv und beginnen mit großem Erfolg eine neue Offensive. Sie erringen einen entscheidenden Sieg bei Kütahya, nicht zuletzt wegen mangelnder Organisation auf türkischer Seite. Nur 5 Divisionen kämpfen, während 13 weitere mehr oder weniger planlos durch die Gegend marschieren. Mustafa Kemal begibt sich eilends an die Front und berät sich mit İsmet Pascha. Der türkische Gegenangriff scheitert. Das Chaos wird immer größer. Die Türken verlieren Eskişehir und etwa 48.000 türkische Soldaten desertieren. Sie fliehen entlang der Eisenbahnlinie zusammen mit den Zivilisten. Mustafa Kemal ordnet den Rückzug bis zum Fluss Sakarya an. Und das löst eine Krise im Parlament und in der Zivilbevölkerung aus. Von dort ist es nicht weit bis Ankara und man spielt mit dem Gedanken an eine Evakuierung. Das Parlament verlangt den Rücktritt der Kommandeure, die für das Desaster verantwortlich sind, und der Premierminister Fevzi Bey antwortet tapfer, er trage die alleinige Verantwortung. Mustafa Kemal gibt sein gesamtes Vermögen der Frau eines Kollegen, damit sie mit ihren Kindern fliehen kann. Auf die Schnelle werden neue Soldaten rekrutiert und neue Einheiten nach Sakarya verlegt. Das Parlament drängt Mustafa Kemal, das Kommando über die Streitkräfte persönlich zu übernehmen. Er hat den Verdacht, dass seine politischen Gegner nur einen Sündenbock suchen, dem sie im Falle eines Misserfolgs die Schuld in die Schuhe schieben können, und es widerstrebt ihm, das Zentrum der Macht zu verlassen. Er erklärt sich bereit, das Kommando für 3 Monate zu übernehmen. Die Russen schicken neue Waffen und Munition, und diese Lieferungen werden großenteils von Bauersfrauen auf Ochsenkarren an die Front geschafft. Sie sind die eigentlichen Helden des türkischen Unabhängigkeitskampfes, und ohne sie hätte er vermutlich mit einer türkischen Niederlage geendet. Mustafa Kemal requiriert in jedem Haushalt 1 Paar Stiefel, 1 Satz Unterwäsche und 40% aller Vorräte an Kerzen, Seife, Mehl, Leder und Stoff. Jeder, der ein Fahrzeug besitzt, muss es pro Monat für 100 Kilometer Transportdienste zur Verfügung stellen. Alle Zivilisten müssen ihre Waffen der Armee überlassen. Alle Pferdefuhrwerke müssen abgegeben werden. Nur ein Sieg kann den Groll beilegen, den diese Maßnahmen in der Bevölkerung wecken. Kemal übernimmt sein Kommando mit 5 Tagen Verspätung, weil er sich bei einem Sturz vom Pferd eine Rippe bricht, aber als die neue griechische Offensive beginnt, ist er an der Front. In seinem Hauptquartier steht ihm Halide Edip, die erste türkische Feministin, zur Seite. Sie trägt den Rang eines Korporals und zeigt sich beeindruckt von Kemals Arbeit, obwohl ihr die einfache Lebensweise nicht behagt. Zwischen Phasen eiserner Entschlossenheit quälen Kemal immer wieder Anfälle von Verzagtheit. Die Griechen sind zahlenmäßig überlegen und verfügen über die besseren Waffen. Es gelingt ihnen auf Anhieb, den Mangalberg und einige weitere Hügel einzunehmen, aber General Papoulas und Prinz Andreas, der Bruder des Königs, der sich einmal damit gebrüstet hatte, dass sein Hof mit muslimischen Grabsteinen gepflastert ist, geraten beinahe in türkische Gefangenschaft. Der griechische Erfolg verkürzt die türkische Front, was sie verstärkt und leichter zu kontrollieren macht. Schließlich nehmen die Griechen den Berg Çal ein, der als strategisch entscheidend gilt. Alles sieht nach einer türkischen Niederlage aus. Aber Hitze, Nahrungsmangel und die hohen Verluste setzen den griechischen Truppen schwer zu. Sie haben kaum Vorräte, denn die starke türkische Kavallerie ist ständig im Einsatz und unternimmt immer wieder Überfälle hinter den Linien. Mustafa Kemal ist von Neuem verzweifelt. Und es ist eine seltsame Ironie des Schicksals, dass Griechen wie Türken zur gleichen Zeit an Rückzug denken. General Papoulas verliert als erster die Nerven. Und ermutigt durch seinen Rückzug gehen die Türken sofort zum Angriff über. Sie erobern den Berg Çal und die Ufer des Sakarya zurück, aber sie sind zu erschöpft, um den Griechen nachzusetzen, zumal sie ja keine motorisierten Fahrzeuge haben. Nur die Kavallerie kann die Griechen verfolgen und bei einem Angriff erbeutet sie die militärischen Auszeichnungen von General Papoulas. Entgegen den Bedingungen des Waffenstillstands befiehlt Mustafa Kemal die Generalmobilmachung. Er wird Marschall und erhält den Ehrentitel Gazi. Er ist jetzt Gazi Mustafa Kemal Pascha, Retter der Nation. Weit fort in Eskibatsche ist Rüstem Bey zum Retter der Stadt avanciert. Seine Feldzüge gegen die Banditen haben ihnen in dieser Gegend fast ganz das Handwerk gelegt und sie suchen ihr Glück anderswo. Oft hört man jetzt Bemerkungen wie »Dem Himmel sei Dank, dass wir Rüstem Bey zum Aga haben und nicht einen von den üblichen Mistkerlen.« In Rüstem Beys Haus wartet Philothei, zusehends blasser und lebloser, noch immer auf Ibrahim. Und Leila vertreibt sich die Zeit mit der Ud und mit der Zubereitung von Mahlzeiten aus dem Wenigen, was verfügbar ist. Pamuk döst unter dem Orangenbaum im Hof. Im Bordell blickt Tamara in einen Spiegel und studiert die Spuren von Krankheit, Hunger, Misshandlung und Verfall. Sie hat die traurige Gelassenheit einer Einsiedlerin, die nichts mehr erwartet und deshalb auch niemals enttäuscht ist. Die Bülbüls erfüllen die Nacht mit ihrem Gesang, als sei alles so schön wie zuvor. Aische steht eines Morgens vor ihrem Haus und zu ihrer Verblüffung fliegt eine Taube geradewegs an ihrem Kopf vorbei gegen die Mauer. Sie hebt den sterbenden Vogel auf und fühlt seine weichen, elastischen Federn. Aus dem Schnabel sickert Blut. Es ist ein Geschenk des Himmels. Und selbst als sie den Vogel schon über dem Feuer röstet, kann sie es immer noch nicht glauben, dies winzige Wunder. Sie lässt einen Schenkel übrig, überzieht ihn mit Honig und bringt ihn Polyxeni als kleinen Leckerbissen. Leutnant Granitola verabschiedet sich. »Das waren drei sehr vergnügliche Jahre«, sagte Granitola. Es war früher Abend und er hatte sich auf Kissen niedergelassen, Rüstem Bey gegenüber. Zwischen ihnen stand ein kleiner Messingtisch mit eingravierten allegorischen Tierfiguren und arabischen Versen. Auf dem Tisch stand eine große Wasserpfeife, aus der beide Männer rauchten, und der kühle aromatische Rauch erfüllte den Raum. Um sie herum tickten einträchtig die Uhren aus Rüstem Beys großer Sammlung. »Ich bin sehr betrübt, dass Sie uns verlassen«, sagte Rüstem Bey. »Sie sind ja längst einer von uns. Ich hatte mir ausgemalt, wie ich eine Frau und ein kleines Stück Land für Sie suche. Eine Wiese unten am Fluss mit einem Obstgarten.« »Ein schöner Traum, das muss ich sagen«, antwortete Granitola. »Ich hoffe, Sie kehren zurück«, sagte Rüstem Bey. Granitola sah ihn ein wenig überrascht an, erschrocken beinahe, doch dann machte sich ein Grinsen auf seinem Gesicht breit und er sagte, »Auf den Gedanken war ich nicht gekommen, aber jetzt, wo Sie es vorschlagen, werde ich ganz bestimmt zurückkehren. Ich war als Besatzer hier, da malt man sich nicht aus, dass man einfach als Gast wiederkommen kann.« »Ich denke, es wird nicht schwer sein, auf Rhodos ein Boot zu finden«, sagte Rüstem Bey. »Und nicht mehr lange, dann gibt es auch hier Motorwagen. Ich will mir selbst einen zulegen. Ich habe sie in Smyrna gesehen und war tief beeindruckt. Die Zukunft gehört den Automobilen, davon bin ich überzeugt.« »Ich habe meine Zweifel, ob sie das Pferd jemals ersetzen können«, sagte Granitola sinnend. »Ein Pferd kommt so gut wie überall hin. Ein Motorwagen braucht Benzin und einen ausgebildeten Fahrer und breite und gerade Wege.« »Da mögen Sie recht haben. Nun, wie dem auch sei, ich freue mich jetzt schon auf Ihre Rückkehr. Darf ich Sie etwas fragen?« »Aber natürlich, mein Freund, natürlich.« »Was meinen Sie? Warum ist Ihre Besatzung bei uns so friedlich gewesen? Und die französische in Kilikien war eine Katastrophe.« »Nun, zunächst einmal haben wir keine Armenier mitgebracht, die mit ihrem Rachedurst das Land verwüsten. Und wir haben Mustafa Kemal immer ehrlich und mit Respekt behandelt und haben die muslimischen Flüchtlinge aus dem griechischen Sektor freundlich aufgenommen. Und wir haben erlaubt, dass türkische Partisanen von unserem Gebiet aus operieren.« »Warum? Die Griechen waren doch ihre Verbündeten.« »Nach gewonnener Schlacht halten Alliierte nur selten zusammen. Es gibt eine alte Rivalität zwischen uns und den Griechen, der Streit um die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer. Die Franzosen mögen die Griechen genauso wenig wie wir, gerade jetzt, wo der alte König wieder auf dem Thron sitzt. Und die Engländer sind die einzigen, die sie noch halbherzig unterstützen und kommen sich wahrscheinlich recht dumm dabei vor.« »Weiß man, warum die Franzosen abgezogen sind?« Granitola lachte. »Wie ich höre, haben sie einen sehr vorteilhaften Handel mit Mustafa Kemal geschlossen. Das dürfte der Grund sein, weshalb sie als Erste aus den alliierten Reihen ausscheren.« »Und warum verlassen Sie uns?« »Weil ich zurückbeordert bin, mein Freund. Ich habe bei so etwas keine Wahl.« »Nein, ich meine, warum ziehen die Italiener ihre Truppen ab?« »Ich könnte mir vorstellen, dass etwas Ähnliches dahinter steckt. Außerdem ist abzusehen, dass Mustafa Kemal sich durchsetzt, und warum sollten wir uns mit ihm anlegen? Es waren wunderbare Jahre hier, aber jetzt ist es Zeit, sich zu verabschieden. Eigentlich ging es ja immer nur darum, dass die Griechen sich nichts unter den Nagel reißen, was wir für uns haben wollten.« »Wie ich höre, ziehen die Griechen sich auf ganzer Front zurück«, sagte Rüstem Bey. »Ich hoffe nur, sie verschonen Smyrna, wenn sie von dort übersetzen. Ich habe viele Freunde in Smyrna, und all mein Geld liegt auf der dortigen Bank.« »Bisher, muss ich leider sagen, haben sie jede Stellung niedergebrannt, die sie aufgeben mussten. Aber vom militärischen Standpunkt gäbe es keinen Grund, Smyrna in Brand zu stecken. Man verbrennt Städte, damit der nachrückende Feind sie nicht nutzen kann. Das verhindert seinen Vormarsch. Er hat kein Quartier und kann sich nicht vor Ort versorgen. Wenn die Griechen erst einmal auf ihren Booten sind, wird Mustafa Kemal sie nicht mehr weiter verfolgen. Und sie hätten nichts davon, wenn sie die Stadt ansteckten. Ich persönlich mache mir eher Sorgen, was geschieht, wenn Kemals Truppen in die armenischen Viertel kommen.« »Mustafa Kemal wird immer mächtiger«, sagte Rüstem Bey, mit seinen Gedanken auf eine andere Bahn geraten. Dann kehrte er zum Thema zurück und fragte: »Wenn die Italiener und die Griechen fort sind, dann bleiben also nur noch die Engländer hier.« »Sieht ganz so aus. Sie beherrschen Istanbul und die Dardanellen. Ob Mustafa Kemal sie sich als Nächste vornimmt, wenn er mit den Griechen fertig ist, kann ich nicht sagen. Die Briten bleiben als einzige Alliierte übrig. Das heißt, eigentlich haben sie überhaupt keine Alliierten mehr. Keine beneidenswerte Lage.« »Aber Mustafa Kemal würde doch nicht riskieren, die Briten anzugreifen. Er hat ja nicht einmal eine Marine.« Granitola lachte und schüttelte den Kopf. »Sie sind Türke. Was würden Sie an seiner Stelle tun?« »Ich denke, ich würde den Briten drohen und dann abwarten, was geschieht. Wie eine Katze, die die Schwanzhaare aufstellt, um einen Hund einzuschüchtern.« »Ich als Italiener würde, glaube ich, das Gleiche tun.« »Unsere Gespräche werden mir fehlen«, sagte Rüstem Bey. »Wir haben so viel über die Welt diskutiert. Jetzt kann sie doch nur noch gut werden.« Granitola warf einen Blick auf die Uhr, schnitt eine Grimasse und sagte: »Aber jetzt muss ich wirklich gehen, ich muss noch alles herrichten und morgen in aller Frühe ziehen wir ab.« »Ich werde auf dem Maidan sein und Sie verabschieden.« Granitola küsste Rüstem Bey zum Abschied auf beide Wangen, ein Brauch, den er ganz unbewusst übernommen hatte, und sagte dann: »Wussten Sie, dass der Sergeant der Gendarmen unserem Sergeanten Oliver sein Tablabrett zum Abschied geschenkt hat?« Rüstem Bey lachte. »Nie im Leben habe ich gehört, dass ein Türke ein dermaßen großes Opfer bringt.« Anscheinend weinte er, als er es überreichte, und ich weiß nicht, ob es aus Schmerz über den Abschied von Sergeant Oliver war oder aus Schmerz, weil er das Brett hergab. Wahrscheinlich beides, sagte Rüstem Bey und fügte hinzu, zu Hause in Italien werden Sie Ihren Fes wohl auch nicht aufbehalten können. Leutnant Granitola nahm ihn vom Kopfe, betrachtete ihn und setzte ihn wieder auf. Kaum. Er gehört nicht zur Standarduniform und ich fürchte, das wird sich auch nicht mehr ändern. Aber ich werde ihn am Abend aufsetzen, wenn ich in meiner Stube sitze und an die alten Zeiten denke. Und dann kann ich mich wieder ein Weilchen fühlen wie ein Türke. Warten Sie, sagte Rüstem Bey, ging ins Haus und kehrte mit seiner Wasserpfeife zurück. Die müssen Sie mitnehmen, sagte er und hielt sie ihm hin. Doch, bitte. Ich habe noch eine andere. Rauchen Sie sie am Abend mit dem Fes auf dem Kopf. Mustafa Kemal, 21. Mit dem Abzug der Franzosen gewinnen die Türken die verlorenen Gebiete im Süden zurück, zumal die zurückgekehrten Armenier mit abziehen. Zu diesem Zeitpunkt verlieren die Griechen endgültig die Sympathie der restlichen Welt. Sie machen den Fehler, dass sie ihre Gräueltaten zu nahe an Istanbul verüben, wo jeder sie bemerkt. Auf dem Rückzug richten sie gewaltige Zerstörungen an und hinterlassen anstelle von Städten, Dörfern und blühenden Landschaften nur verbrannte Erde. Griechische Freischärler, die sich schwarzes Schicksal nennen, ermorden wahllos türkische Zivilisten. Die Gräueltaten der Türken spielen sich mehr im Verborgenen ab, da wo die alliierten Beobachter bereits abgezogen sind. Nureddin Pascha unterdrückt mit brutaler Gewalt einen Kurdenaufstand. In Pontus an der Schwarzmeerküste bombardiert ein griechisches Schlachtschiff Inebolu, den Versorgungshafen von Ankara. Pontus hat sehr viele griechische Einwohner, insbesondere seit dem Zustrom griechischer Flüchtlinge aus Russland. Und um einem möglichen Aufstand zuvorzukommen, empfiehlt Nureddin Pascha, alle griechischen Männer zwischen 15 und 50 ins Landesinnere zu deportieren. Kemal ist mit dem Plan einverstanden, und was nun folgt, ist eine exakte Neuauflage der Todesmärsche der ägäischen Griechen im Jahr 1914, der Todesmärsche der Armenier im Jahr 1915 und der Todesmärsche britischer Kriegsgefangener nach dem Fall von Kut. In Samsun richten die Türken jeden hin, der auch nur im Verdacht steht, ein griechischer oder armenischer Rädelsführer zu sein. Die Griechen haben einen neuen Plan. Sie wollen Thrakien einnehmen und Istanbul besetzen, weil sie glauben, dass sie den Krieg damit beenden können. Als die Briten und Franzosen davon erfahren, informieren sie Athen, dass sie dieses Vorhaben mit Waffengewalt vereiteln werden. Britische und französische Truppen werden in Marsch gesetzt, um die Grenzen zu verteidigen, und die britische Flotte sticht in See. Kemal und Ismet wissen, dass man die Griechen nicht auf breiter Front angreifen kann, wenn diese Front 400 Meilen lang ist, und so suchen sie eine geeignete Stelle für einen konzentrierten Angriff. Diese Stelle liegt in der Nähe von Afyon, wo die Front einen Bogen macht. Der Angriff ist erfolgreich, und das erste und zweite griechische Korps werden völlig aufgerieben. Das dritte Korps steht weiter im Norden und hat bislang nicht in die Kämpfe eingegriffen. Es bereitet sich auf den Rückzug nach Marmara vor, weil es nun von Süden her angreifbar ist. Kemal gibt den berühmten Tagesbefehl aus. Soldaten, vorwärts. Euer Ziel ist das Mittelmeer. Die Griechen hinterlassen bei ihrem Rückzug eine Spur der Zerstörung. Sinnlos und ohne jeden Skrupel legen sie alles in Schutt und Asche. Die griechische Armee macht einen Bogen um Smyrna und überlässt es wehrlos einer türkischen Armee, die bei ihrem Vormarsch all die Verwüstungen gesehen hat und deren Empörung über die Gräuel mit jedem Schritt gewachsen ist. Und so ist Smyrna der Schauplatz der letzten großen Katastrophe. Nun ist es an der Zeit, dass die Christen das erleben, was vorher den Muslimen widerfahren ist. Nachdem sie gesehen haben, was die griechischen Truppen in Anatolien angerichtet haben, wollen die türkischen Soldaten nur noch Rache. Das armenische Viertel geht in Flammen auf, und bald sind das europäische und das griechische Viertel ebenfalls zerstört. Die Türken behaupten, die Griechen seien dafür verantwortlich, weil sie nicht wollten, dass die Stadt ihnen in die Hände fiel. Schließlich hätten sie auf ihrem Rückzug auch alles andere niedergebrannt. Aber in diesem Fall war die griechische Armee bereits einige Tage vorher abgezogen. Einige behaupten, türkische Soldaten hätten den Brand absichtlich gelegt, um zu verbergen, wie sie mit den armenischen Zivilisten umgesprungen waren, die vergewaltigt und mit aufgeschlitzten Leibern in den Häusern lagen, oder um sicherzugehen, dass die Armenier nie wieder zurückkehren würden. Mit anderen Worten, Jeder beschuldigt und verachtet einen anderen für das, was mit der schönsten und blühendsten und wohlhabendsten Hafenstadt der gesamten Levante geschah. Letzten Endes aber liegt die Schuld bei Venizelos und den Alliierten und vor allen anderen bei David Lloyd George. Draußen im Hafen sieht die Besatzung der alliierten Kriegsschiffe zu, wie die Stadt im Inferno untergeht und die christliche Bevölkerung sich an den Hafenmauern drängt. Die Schiffe sollen die eigenen Landsleute retten, nicht die einheimische Bevölkerung. Anfangs sorgen türkische und alliierte Patrouillenboote gemeinsam dafür, dass sie nicht zu den Schiffen gelangen. Aber schließlich können die Kapitäne und Mannschaften der Kriegsschiffe die Grausamkeit nicht mehr länger mit ansehen und lassen die Flüchtigen an Bord. Insgesamt retten sie etwa 20.000 Menschen. Aber viele haben ihnen nie verziehen, dass sie damit so lange warteten. Für viele kommt jede Hilfe zu spät, erschossen, über Bord geworfen, untergegangen im öligen Wasser. Mustafa Kemal, 22. Mustafa Kemal braucht nur einen einzigen Monat, um die Engländer zu überlisten und in ihre Schranken zu weisen. Er weiß, dass die Franzosen und Italiener ihm gern gewähren, was er sich von ihnen wünscht, nämlich den Abzug der ausländischen Truppen aus Thrakien und Istanbul. Und er selbst garantiert im Gegenzug gern die freie Durchfahrt durch die Dardanellen für Schiffe aller Nationen auf dem Weg zum Schwarzen Meer. Seine Truppen sind bereits auf dem Vormarsch in Richtung Dardanellen und Istanbul. In Smyrna, das nun bald Izmir heißen wird, lernt Mustafa Kemal die Frau kennen, die er schließlich heiraten wird. Aber zum Unglück für beide wird sich herausstellen, dass sie nicht minder starrköpfig ist als er. Lloyd George verkündet im britischen Kabinett, dass er den Kampf mit Mustafa Kemal aufnehmen werde, und der stets kriegerische Winston Churchill will ein Expeditionskorps schicken. Neuseeland ist allerdings der einzige Alliierte, der bereit zur Hilfe wäre. Mustafa Kemal gelingt es, den französischen Hochkommissar davon zu überzeugen, dass er den Marsch seiner siegreichen Truppen auf Istanbul nicht mehr aufhalten kann. Später gesteht er einem Reporter, dass er keine Ahnung hat, wo die Truppen tatsächlich stehen. Franzosen und Italiener beordern Schiffe, die sie zur Unterstützung der Briten entsandt hatten, zurück. Die Franzosen handeln eine Vereinbarung mit Kemal aus, die ihm alle Zugeständnisse gibt, die er sich wünscht, doch die Briten wissen nichts davon. Sie wollen ihm ein Ultimatum stellen, aber General Harrington präsentiert es dann doch nicht. Er weiß, dass er Mustafa Kemal nicht schlagen kann, solange er nur ein paar tausend Mann hat. Poincaré ist sehr erleichtert. Lloyd George tobt vor Wut, aber am Ende geht doch alles ohne Blutvergießen ab und Waffenstillstandsverhandlungen werden eröffnet. In Griechenland wendet sich das wankelmütige Volk gegen den eben erst mit so großem Jubel begrüßten König Konstantin. Plötzlich ist ihnen wieder eingefallen, wie sehr sie ihn schon immer verabscheut haben. Und jetzt machen sie ihn dafür verantwortlich, dass die Griechen den Krieg verloren haben, den sein größter Gegenspieler Eleftherios Venizelos angezettelt hat. Konstantin dankt zugunsten seines ältesten Sohnes ab und wird, ein gebrochener Mann, nur 4 Monate darauf im sizilianischen Exil sterben. Kemal droht den Alliierten weiterhin mit Krieg, und schließlich werden seine Bedingungen angenommen. Ostthrakien wird nun doch türkisch. Der große griechische Bevölkerungsanteil verlässt unter den üblichen schmerzlichen und herzzerreißenden Szenen das Land. Es gibt die übliche Anzahl von Todesfällen am Wege und es wird noch Jahre dauern, bis türkische Flüchtlinge aus Bulgarien und Griechenland, die ebenfalls in langen, grausamen Treks aus ihrer Heimat kommen, die Nachfolge der einstigen Einheimischen antreten. Die Weltgeschichte geht ihren Gang. Nach all dem Schaden, den er angerichtet hat, wird Lloyd George abgewählt. Und mit ihm verliert Winston Churchill sein Amt. Mustafa Kemal macht sich an die Aufgabe, ein Land von Grund auf neu aufzubauen. Er schafft zuerst das Sultanat ab, dann das Kalifat. Er setzt eine säkulare Verfassung in Kraft. Er vollzieht den Wechsel vom arabischen zum römischen Alphabet, womit er, ohne es zu wollen, auch dafür sorgt, dass es bald praktisch keinen Historiker mehr gibt, der in der Lage ist, die Masse von Dokumenten zu lesen, die der osmanische Staat in seinen labyrinthischen Archiven hinterlässt. Er setzt die Gleichberechtigung der Frau durch und verbietet Schleier und Fes. Er baut ganze Industriezweige auf. Er bringt Mechanismen in Gang, die nach seinem Tode automatisch zu einer Demokratie nach westlichem Vorbild führen sollen, denn er geht davon aus, dass er dann kein Interesse mehr daran haben wird, die Macht selbst in Händen zu halten. Mustafa Kemal unterzeichnet auch den Vertrag von Lausanne, der unter anderem vorsieht, dass der größte Teil der türkischen Christen, egal welche Sprache sie sprechen, nach Griechenland umgesiedelt wird. Im Gegenzug soll der größte Teil der griechischen Muslime, ob nun griechischen oder türkischen Ursprungs und egal welche Sprache sie sprechen, von Griechenland in die Türkei ziehen. Entscheidendes Kriterium ist ausdrücklich die religiöse, nicht die ethnische Zugehörigkeit. Und da dieser Plan helfen kann, zukünftige religiöse Auseinandersetzungen zu verhindern, hört er sich tatsächlich durchaus vernünftig an, zumindest solange man sich nicht ausmalt, was den unschuldigen Menschen dabei widerfährt. Später wird man dies alles in der Türkei die demografische Katastrophe nennen. Denn es sind die Christen, die das notwendige Wissen für das Alltagsleben haben. Türken sind Soldaten und Bauern und Landbesitzer. Aber die Kaufleute und die Handwerker sind Christen. Ihr Exodus wird die wirtschaftliche Entwicklung des Landes um Jahrzehnte zurückwerfen. In Griechenland spricht man von der kleinasiatischen Katastrophe. In der Türkei werden in alle Gemeinden mit christlichen Bevölkerungsteilen Komitees geschickt. Sie sollen den Wert der Besitztümer abschätzen und diese sollen vorausgeschickt werden oder der Betrag soll den Flüchtlingen bei der Ankunft in gleichwertigem erstattet werden. Allerdings ist kein Transport vorgesehen, aus dem einfachen Grunde, dass es in der Türkei nach einem ganzen Jahrzehnt Krieg keinerlei Transportmittel mehr gibt. Und die so getreulich inventarisierten Güter werden nie ihren Bestimmungsort erreichen. Für viele Flüchtlinge ist die Umsiedlung nur ein weiterer Todesmarsch. In Eskibatsche nimmt man die Ankunft des Komitees zunächst nicht allzu ernst. Die Türken und die griechischen Christen dort, für die unter italienischer Besatzung die letzten Jahre sehr friedlich vergangen sind, spüren kaum etwas von der Bitterkeit, die der Krieg gegen Griechenland anderswo hervorgebracht hat. Sie fühlen sich nach wie vor als Osmanen und sehen in Mustafa Kemal einen treuen Diener des Sultans. Viele tragen noch immer ihren Turban, obwohl Turbane schon seit Jahren verboten sind. Nach und nach treffen die Kriegsheimkehrer ein. Beinahe täglich wird gefeiert, doch stets mit einem unvermeidlichen Unterton tiefer Trauer. Manche Soldaten kehren zurück und erfahren, dass ihre Mutter oder ihr Vater schon vor Jahren gestorben sind. Andere haben ihre Brüder verloren. Sie finden die Häuser verfallen, die Felder brach und die Tiere sind fort. Familien warten von Tag zu Tag verzweifelter, denn je mehr Zeit vergeht, desto wahrscheinlicher wird, dass sie ihre Söhne nie wiedersehen werden. An allen Ecken der Stadt sieht man Krüppel. Als Karatavuk zurückkehrt, ein stattlicher junger Mann, aufrecht und voller Selbstvertrauen, die Brust mit Orden übersät, kennt die Freude in Iskenders Haus keine Grenzen. Auch Ibrahim kehrt zurück. Aber er ist verstört. Er bebt am ganzen Leibe. Seine Hände zittern so sehr, dass er nicht mehr aus einem Glas trinken kann. Wie es scheint, jagen seine Mutter und seine Schwestern ihm furchtbare Angst ein. Er drückt sich in eine Ecke, hebt schützend die Arme vors Gesicht. Philothei möchte vor Glück am liebsten gleich hinüberlaufen und ihn besuchen, aber es dauert nicht lange, bis Ali mit der gebrochenen Nase bei Charitos an die Tür klopft und erklärt, unter diesen Umständen müsse die Hochzeit verschoben werden. Er bietet der Familie an, das Verlöbnis zu lösen, aber Philothei wehrt sich nach Leibeskräften, als ihre Mutter ihr den Vorschlag macht. Fieberhaft stickt sie an ihrer Aussteuer. Ali sagt, Ibrahim sei erschöpft und schwer krank. Aber bald wird überall im Ort erzählt, er habe den Verstand verloren. Als Drosula zu ihrer Freundin davon spricht, wird Philothei so wütend, dass Drosula das Thema nie wieder aufbringt. Für Philothei ist einfach nur das alte Elend durch ein neues ersetzt worden. Jede einzelne Begegnung mit Ibrahim ist ihr im Gedächtnis geblieben. Unablässig wälzt sie diese Erinnerungen um. Es sind nur Fetzen von Geschichten. Ohne Dramatik, ohne Moral, die man daraus ziehen kann. Und bald tun Drosula und Leila Hanim nur noch so, als hörten sie zu. Die Erinnerung frisst an ihr wie ein Krebs. Den beiden anderen kommt es vor, als begänne jede Geschichte mit »Einmal, da war ich draußen und sammelte wildes Gemüse«. Sie bekommt ihren Verlobten nie zu Gesicht, obwohl er nur ein paar Häuser weiter wohnt. Ich bin Philothei. 14. Was kann ich anderes tun, als warten und warten und warten? Ich habe so lange gewartet, ich warte schon, seit ich ein kleines Mädchen war. Und jetzt wünsche ich, ich hätte mit 12 geheiratet, wie manche es machen. Aber da war Ibrahim noch zu jung. 13 ist zu jung für einen Jungen. In dem Alter sind sie noch nicht ernsthaft genug. Ich habe meine Jahre als Dienerin von Leila Hanim verbracht, die ja die meiste Zeit nicht mehr will als ein wenig Gesellschaft, und wer will das nicht? Die Münzen, die ich als Lohn erhalte, waren ein Segen für meine Familie, aber in all der Zeit habe ich diese Sehnsucht gespürt. Ich spüre sie, soweit ich überhaupt zurückdenken kann. Es ist eine Sehnsucht, die mir die Kehle zuschnürt, und auch das Herz wird mir eng davon, und etwas wie ein Beben kommt über mich jedes Mal, wenn ich an ihn denke. Und irgendwas geht vor in mir, was ich in den Beinen und im Bauch spüre, eine Art Hunger und Rastlosigkeit. Und immer sehe ich ihn in Gedanken vor mir, und es ist, als ob er wirklich da ist. Aber es ist doch eine seltsame Art von Sehen, ein Sehen, als ob man nicht sähe. Und so sehe ich meinen Liebsten vor mir. Ich blickte hinauf zum Hügel, und auf dem Hügel sollte Ibrahim sein. Und wenn ich eine Ziege sehe oder ihr Meckern höre, dann denke ich an meinen Liebsten, weil er doch Ziegenhirte ist. Und manchmal sehe ich Kopek, Ibrahims Dogge, und auch Kopek ist nicht mehr der Jüngste. Und jedes Mal, wenn ich Kopek sehe, überlege ich, wer von uns beiden wohl früher sterben wird, Kopek oder ich. Denn beide verzehren wir uns vor Sehnsucht nach Ibrahim. Die Leute sagen, ich bin schön, und einmal musste ich sogar einen Schleier tragen, weil ich den Männern zu sehr den Kopf verdrehte. Schon am Tag, an dem ich zur Welt kam, soll ich eine Schönheit gewesen sein. Und Abdulhamid Hodscha kam, um mich anzusehen, und er war ein Heiliger und segnete mich, obwohl ich ein Mädchen war. Und dann brachte Leila Hanim mir bei, wie ich sogar noch schöner werden kann, wie ich mich schmücken kann, wie ich Düfte und Balsam nutze, wie ich vor dem Spiegel sitze und mich ganz auf mich konzentriere, bis ich vollkommen bin. Aber seither habe ich erfahren müssen, dass Vollkommenheit nicht genug ist. Ich würde die Vollkommenheit eintauschen gegen die Schmerzen des Kindbetts, gegen die Mühsal der Arbeit im Haus seines Vaters, gegen die Demütigung, die niedrigste unter den Frauen in seinem Hause zu sein, gegen den Kummer darüber, dass meine Vollkommenheit dahingeht unter den Pflichten einer Ehefrau. 7 Jahre habe ich gewartet, seit mein Liebster in den Krieg gezogen ist. 7 Jahre im Haus von Rüstem Bey. Und ich habe mit ansehen müssen, wie meine Schönheit im Schmerz der Sehnsucht verströmte, wie sie Tropfen für Tropfen verschwand. Und eine Furcht machte sich breit, dass mein Liebster mich nicht mehr lieben würde, wenn er mich bei seiner Rückkehr so sah. Und nun ist er zurück. Er hat in einem Land namens Mesopotamien gekämpft, einer Wüste voller Steine und Skorpione. Und er war in Syrien. Und er hat in Mustafa Kemals Armeen gegen die Griechen, die übers Meer kamen, gefochten. Und auch darum habe ich mir Gedanken gemacht und überlegt, ob er mich jetzt vielleicht nicht mehr will, weil mein Vater doch Christ ist. Und keiner mag mehr die Christen, wegen der Griechen von drüben. Jetzt schlägt mein Herz noch heftiger in der Brust, denn er ist zurück. Und ich darf ihn kaum sehen, nicht einmal, wenn seine Mutter dabei ist, obwohl wir doch verlobt sind und eine Goldmünze als Unterpfand haben. Er ist sehr dünn, und ein paar Zähne sind ihm ausgefallen. Und seine Stimme ist rau, und er redet irre, und sein Lachen ist fremd und schrill. Und seine Hände zittern, und die Leute erzählen, dass er unablässig raucht, sogar wenn Ältere dabei sind, und sein Schnurrbart soll davon in der Mitte orange-rot geworden sein. Und Ibrahims Vater kam und sprach mit meinem Vater und erklärte ihm, dass mein Liebster den Verstand verloren habe, dass er verwirrt aus dem Krieg heimgekehrt sei. Und mein Vater kam mit Ali überein, dass wir mit der Hochzeit ein Weilchen warten sollen, bis Ibrahim wieder ins Lot gekommen ist. Und als mein Vater mir das sagte, da stach es wie Zitronen in einer Wunde. Und ich weinte, weil ich schon so lange gewartet hatte. Und nun würde ich vielleicht noch einmal 7 Jahre warten müssen, oder 7 mal 7, und ich lief zum Konak von Rüstem Bey. Dort weinte ich weiter, und Leila Hanim, die wie ein Engel zu mir war, weinte mit mir. und wir gingen zum Hügel und spionierten meinem Liebsten heimlich nach, und der Wind blies die Töne von seiner Kawall herüber, und der Klang einer Kawall ist der schönste Klang, den es auf Erden überhaupt gibt, lieblicher als Rotkehlchen und Hänflinge. Und wir sahen ihn auf einem Felsen sitzen, und er legte seine Flöte nieder und graulte Kopeck die Ohren, und dann begann er zu schluchzen und rieb sich das Gesicht mit den Händen. Und Leila und ich schlichen uns davon, weil wir es nicht richtig fanden, jemandem heimlich zuzusehen, wenn er weint. Leila Hanim nahm mich mit zurück zum Haus und setzte mich vor den Spiegel und flocht mir Zöpfe, und dann machten wir sie wieder auf, und sie zeigte mir verschiedene Arten, wie man sie flechten kann. Und ich sah ganz verändert damit aus und musste lachen, weil es so komisch aussah. Und sie streichelte mir zärtlich den Hals und küsste mich auf die Wange, und sie sagte zu mir, dass ich, seit Drosula ihren Hierasimos geheiratet habe, weit mehr als eine Zofe und Dienerin für sie sei. Und sie umarmte mich und tröstete mich. Und ich erzählte ihr von der zugeschnürten Kehle und von der Sehnsucht in meinem Bauch, von der Ruhelosigkeit und dem Beben und dem Hunger tief im Inneren und dem unablässigen Hoffen und der Art, wie ich ihn immer sah, selbst wenn er gar nicht da war. Und Leila antwortete mir, »Ich weiß ein Wort für all das«, und ich sagte, »Dann sag mir das Wort«, und sie antwortete, »Das Wort heißt Agapi.« Und ich fragte, »Was heißt das?« Und sie lachte und sagte, »Du Dummchen, das heißt all das, was du mir gerade beschrieben hast«, und ich fragte, »In welcher Sprache?« Und sie sagte, »Versprichst du mir, dass du es niemandem verrätst?« Und ich sagte, »Versprochen«, und sie sagte, »Es ist Griechisch.« Und dann fügte sie noch hinzu, »Willst du auch wissen, was du zu deinem Liebsten sagst, wenn du ihm sagen willst, was du für ihn empfindest, wenn du in seinem Bett liegst oder ihr zwei im Kornfeld zusammen seid, wo euch keiner sieht?« Und ich wurde rot und sagte, »Verrate es mir, Leila Hanim.« Und sie sagte, »Du sagst zu ihm Agapimu.« Und ich sprach es nach, »Agapimu, Agapimu«, bis ich es mir gut eingeprägt hatte. Und dann erklärte mir Leila Hanim noch, »Wenn du ihm von deinem Herzen erzählen willst, wenn die Gefühle über dich kommen und sie einfach heraus müssen, dann sagst du Sagapo.« Und ich wiederholte, »Sagapo, Sagapo, Sagapo.« »Jetzt sagst du Sagapo, Agapimu«, forderte Leila mich auf, und ich wiederholte, »Sagapo, Agapimu, Sagapo, Agapimu.« Und sie streichelte mir die Wangen und sagte, »Das ist die Sprache eurer Vorväter, die ihr Christen hier nach und nach vergessen habt.« Und ich fragte, »Gibt es denn keine Worte dafür in meiner eigenen Sprache?« Und sie antwortete, »Natürlich, Dummchen, aber Griechisch, das ist die beste Sprache für die Liebe.« Und wenn ich von da an abends vor dem Einschlafen an Ibrahim dachte, der mir so nahe war und doch so unerreichbar, und mir vor meinem inneren Auge sein Bild erschien, dann sagte ich zu ihm, Sagapo, Sagapo, Sagapo. Und wenn ich von meinem Liebsten träumte und ihm im Traum zwischen den Gräbern entgegenlief, rief ich, Agapimu. Und bald sah ich ein, dass Leila Hanim recht hatte und dass es in keiner Sprache der Welt vollkommenere Worte gab als diese. Von allen Worten in sämtlichen Sprachen waren sie die schönsten, und es waren auch die Worte, die am besten das ausdrücken konnten, was ich sagen wollte. Exodus. Unruhig wälzte Pater Christophoros sich auf seinem Lager hin und her, wieder hatte er Albträume. Seine Frau Lydia machte sich Gedanken um die dunklen Ringe, die ihr Mann um die Augen hatte. Sie sah, wie bleich er war, aber nichts, was sie an Schlaftrünken versucht hatte, hatte geholfen. Wie fast jede Nacht war Christophoros von seinen eigenen Entsetzensschreien aufgewacht, gerade als im ersten Tageslicht die Gendarmen einrückten. Ihr Kommandant war derselbe Sergeant Osman, der Jahre zuvor die Rekruten eingezogen hatte und mit dem Karatavuk anstelle seines Vaters mitgegangen war. Der Sergeant war um vieles älter geworden, teils, weil alte Verwundungen doch ihren Tribut forderten, gewiss aber auch wegen des gefährlichen Lebens, das er nun schon seit Jahren führte. Er hinkte stark und manchmal rang er nach Atem. Um sich Luft zu verschaffen, rauchte er unablässig, was seinen mächtigen Schnurrbart in verschiedenen Braun- und Ockertönen gefärbt hatte. Er sah sich jedoch nach wie vor als Soldaten an. Stolz wahrte er allzeit Haltung und seine Sprache war militärisch knapp und klar. Bei ihrem Eintreffen nach mehrtägigem Marsch aus Telmessos ging er als erstes zum Barbier und dann erfrischt und nach Zitronenparfum duftend richtete er sein Büro auf dem Maidan unter derselben Platane ein, von der aus er auch vor Jahren seine Operationen geleitet hatte. Von da schickte er die Gendarmen los, die den Einwohnern seine Anweisungen überbrachten. Anfangs wollte keiner glauben, was die Gendarmen erzählten, aber bald mussten sie einsehen, dass es kein Scherz war. Sergeant Osman hatte Order, die gesamte christliche Einwohnerschaft der Stadt zu sammeln und sie nach Telmessos zu geleiten, von wo sie mit Schiffen nach Griechenland gebracht würden. Sergeant Osman hatte zur Erfüllung dieser gewaltigen Aufgabe weder Transportmittel noch Proviant noch Geld erhalten. Es dauerte nicht lange, bis er von Gruppen verzweifelter Christen umringt war. »Was ist mit meinem Haus?« »Verschließ die Tür.« »Was wird aus meinen Tieren?« »Bitte deinen Nachbarn, sie zu füttern, verkaufe sie.« »Was ist mit meiner Mutter? Sie ist krank. Was soll aus ihr werden?« »Niemand darf hier bleiben.« »Was ist mit meinem Sohn? Er ist für 3 Tage fort. Was wird aus ihm, wenn er zurückkommt?« »Er wird nachkommen.« »Was wird aus meinem Samowar? Der ist sehr wertvoll.« »Nehmt nichts mit, was ihr nicht bis zum Schiff tragen könnt. Wenn ihr vernünftig seid, packt ihr Essen und Kleider ein.« »Morgen wollte ich mich mit jemandem treffen, der mir ein Stück Land verkaufen wollte. Das Treffen ist abgesagt.« »Was soll ich mit meinen Sachen machen? Ich habe keinen Karren, in dem ich sie mitnehmen könnte.« Sergeant Osman hob die Hände, um sich Gehör zu verschaffen und sagte noch einmal, »Jetzt hört mir zu, alle. In eurer neuen Heimat gibt es Entschädigung für alles, was ihr hier lasst. Und zwar in genau der gleichen Höhe. Ihr bekommt Bescheinigungen. Wann, wo? Keine Ahnung, wahrscheinlich wird das in Telmessos geregelt. Wo ist Griechenland? Jenseits des Meeres ist es nicht weit. Macht euch keine Sorgen, die Griechen und die Franken kümmern sich um euch. Sie besorgen euch ein neues Zuhause, das genauso gut ist wie das alte.« »Sind die Griechen Osmanen wie wir?« »Nein, von jetzt an seid ihr Griechen, keine Osmanen mehr. Und wir sind auch keine Osmanen mehr, wir sind jetzt Türken.« Der Sergeant hob die Hände in die Höhe und zuckte mit den Schultern. »Und morgen, wer weiß, was wir dann sind. Wir sind dann schon wieder etwas anderes und ihr werdet womöglich Neger und aus Karnickeln werden Katzen.« Die Christen kehrten zu ihren Häusern zurück, noch immer ungläubig, außerstande einen klaren Gedanken zu fassen, und dann widmeten sie sich der unmöglichen Frage, was sie mitnehmen sollten. Manche Familien zogen Jahr für Jahr mit ihren Tieren auf die Sommerweiden, und sie waren daran gewöhnt, dass sie mitnahmen, was sie nur irgend tragen konnten. Aber auch sie hatten noch nie mit solcher Hast und so viel Ungewissheit aufbrechen müssen. Für die meisten war die Aufregung, in die sie gerieten, etwas ganz und gar Ungewohntes, und sie waren zutiefst verwirrt. Manchen war der Schreck so sehr in die Glieder gefahren, dass sie nur teilnahmslos dasaßen. Andere heulten hysterisch, wieder andere führten große Reden, dass sie sich widersetzen wollten, sich verstecken, bis die Gendarmen fort waren, und rafften doch dabei schon ihre Besitztümer zusammen. Einige beluden sich nur mit Nahrung und Wasser. Andere setzten ihre Hoffnung auf Wertsachen, die sie unterwegs verkaufen wollten, kupferne Töpfe etwa oder Familienschmuck. Manche gaben ihren Hausrat zu Schleuderpreisen an die Nachbarn, weil sie sich ausmalten, dass Geld ihnen nützlicher sein würde als Waren. Wieder andere nahmen Erinnerungsstücke. Und manch einer packte mehr oder weniger willkürlich Dinge ein, die sich als nützlich erweisen konnten, eine Garnrolle etwa oder eine Harke. Es war einer jener außerordentlich raren Fälle, in denen Armut tatsächlich ein Segen ist. Denn der weitaus größte Teil der Familien lebte in bescheidenen Verhältnissen und es gab nicht viel, woraus sie auswählen mussten. Diese armen Seelen schnürten das wenige, was sie hatten, zu Bündeln und versammelten sich auf dem Maidan. Und noch bescheidener als sie war das Dutzend Bettler christlicher Herkunft, die als einzige mit optimistischer Miene an diesen Ort der Verzweiflung kamen. Einige waren beschränkt, andere schwachsinnig, dritte schwermütig oder jähzornig, aber alle hofften sie auf ein neues und besseres Leben in der neuen Heimat, die ihnen so unerwartet versprochen wurde. Sie würden dem Flüchtlingstreck folgen und bei denen, die selbst nichts hatten, um Almosen betteln. Sergeant Osmans Sorgen begannen erst wirklich, als es Zeit wurde, die Leute geordnet in Marsch zu setzen, denn als er sich das Grüppchen ansah, sank ihm der Mut. Es waren sehr viele Alte darunter, viele krumm von einem Leben voller Arbeit. Es waren schwangere Frauen und kleine Kinder darunter, zu klein, um die lange Strecke zu laufen, aber zu schwer, um sie zu tragen. Selbst Bettler, schwachköpfige Cretins waren dabei. Er schüttelte den Kopf und rieb sich die Augen. Es war seltsam. Wenn man sich einen typischen Menschen vorstellte, dann hatte man einen Mann zwischen 20 und 30 vor Augen. Aber wenn man sich dann umsah, war nicht zu übersehen, dass dies nicht der Wirklichkeit entsprach. Er wusste, dass ohne Transportmittel die ganze Unternehmung ein Fiasko würde. Manche dieser Leute würden unterwegs sterben und ihr Tod würde es für alle noch schwerer machen. Die übrigen Stadtbewohner hatten sich versammelt, um den Aufbruch zu sehen, aber sie würden wohl keine weitere Unruhe stiften. Sie schienen neugierig und seltsam still, als sähen sie einem Viehtrieb zu und nicht der Deportation ihrer Freunde und Nachbarn. Das Erste, was dann doch unvorhergesehen für Unruhe sorgte, kam nicht von den Zuschauern, sondern von Polixeni, die schon seit längerem halb hysterisch war, weil ihre Tochter Philothée wie vom Erdboden verschwunden war. Jetzt fielen ihr plötzlich die Gebeine ihrer toten Mutter Mariora ein. »Mutter«, rief sie, »Mutter«. Und dann ließ sie ihr Bündel fallen, ließ ihren Mancharitos stehen und lief zu der kleinen Kirche am unteren Ende der Stadt. Einen kurzen Augenblick lang waren alle verblüfft und dachten, »Aber Mariora ist doch tot.« Und dann ging ihnen allen ebenfalls im gleichen Moment auf, was Polixeni tat. Und als sie das erst einmal begriffen hatten, war es undenkbar, dass sie nicht ihrem Beispiel folgten. Alle ließen sie ihre Bündel fallen und liefen los, feuerten sich mit aufgeregten Rufen gegenseitig an und hörten die Kommandos und Warnschüsse der Gendarmen gar nicht. »Hurensöhne«, murmelte Sergeant Osman, Pistole in der Hand, und sah sich das Durcheinander an, gänzlich überrumpelt von dieser unglaublichen Wendung. Einige liefen zum Friedhof und warfen sich der Länge nach auf die frischeren Gräber, redeten mit den Toten. »Ich komme zurück, das verspreche ich dir, ich komme und hole dich.« Diejenigen, die hoffen konnten, dass ihre Lieben schon weit genug verwest waren, begannen hektisch zu graben, auch ohne Unterstützung des Priesters und ohne das Waschen mit Wein, wie es Sitte war. Manche mussten zu ihrem Entsetzen feststellen, dass ein Toter noch längst nicht so weit war, wie erwartet. Es gibt nur wenig auf Erden, was so entsetzlich ist und sich so ins Gedächtnis einbrennt wie der Anblick und der Geruch der halbverwesten Leiche eines Menschen, den man geliebt hat. Andere hatten es leichter und stürmten die Beinhäuser beider Kirchen, wo sie ihre in Tücher geschlagenen Knochenbündel holen konnten. Polixeni hatte Glück und kam als Erste. Die Gebeine ihrer Mutter lagen noch weit oben und das Leintuch war noch nicht zergangen. Triumphierend, das Bündel mit den Gebeinen ihrer Mutter im Arm, bahnte sie sich einen Weg durch die anstürmenden Massen und langte unbehelligt wieder am Maidan an. Es spielten sich Szenen ab, die man lustig gefunden hätte, wären sie nicht so makaber gewesen. Die Leute stritten sich darum, welches Bündel wessen Überreste waren, gerade wenn die Knochen alt und schon vor langem braun geworden waren. Wo ein Bündel von Zweien beansprucht wurde, wurde daran gezerrt mit der unausweichlichen Folge, dass es aufriss und die Gebeine mit einem hohlen Klappern zu Boden fielen, wo sie alle durcheinander gerieten. Die Leintücher der schon vor langem Verstorbenen zergingen bei der ersten Berührung und ihr Inhalt fiel heraus. Brüder stritten sich darum, wer das größere Recht oder die größere Pflicht hatte, bestimmte Verwandte an sich zu nehmen. Leute liefen kreuz und quer, um Tücher und Säcke zu finden, in die sie ihre wertvolle Last packen konnten. Es dauerte eine ganze Stunde, bis die Christen sich wieder auf dem Maidan einfanden und zum Abmarsch aufstellten, jetzt noch mit Knochenbündeln zusätzlich zu ihrem Gepäck beladen. Sergeant Osman sah sie ärgerlich an. Nach seinen Begriffen war es ein Sakrileg, wenn man die Ruhe der Toten störte. Er fand es barbarisch und es machte ihn wütend. Nach einer kurzen Diskussion mit dem Korporal kam er zu dem Schluss, dass es inzwischen zu spät zum Aufbruch war, weil binnen kurzem die Dunkelheit einbrechen würde, und er kletterte auf den Tisch, um den Christen seine Entscheidung zu verkünden. »Kehrt in eure Häuser zurück, wir brechen morgen früh auf, eine Stunde nach Sonnenaufgang. Sobald ihr den Gebetsruf hört, versammelt ihr euch hier und zwar sofort. Jeder, der weitere Verzögerung verursacht, wird bestraft. Ruht euch gut aus. Morgen wird ein harter Tag, wegtreten.« Er sprang vom Tisch, strauchelte, weil er mit seinem schlechten Bein zuerst aufkam, und raffte sich auf. Er und seine Männer würden die Nacht im Khan der Stadt verbringen und rechneten mit einem weiteren bescheidenen Mahl aus Bulgur, Brot, Käse und rohen Zwiebeln. Sie waren hoch erfreut, als ein Diener von Rüstem Bey erschien und Schüsseln mit Kadin Budu und Safranhuhn brachte. Rüstems Sinn für Noblesse Oblige hatte es zum ungeschriebenen Gesetz gemacht, dass er jeden Neuankömmling im Khan am ersten Abend bewirtete, und die Diener hatten ihre Anweisungen für den Fall, dass ihr Herr, wie jetzt, nicht in der Stadt war. An diesem Abend legten die Gendarmen sich mit wohlgefüllten Bäuchen schlafen, im Mund noch den leicht bitteren Geschmack des kühlen Tabakrauches von einer Wasserpfeife, die nach einem Tablett mit Rosenwasser beträufeltem Lokum ebenfalls aus dem Haus des Aga gekommen war. »Wisst ihr was, Jungs?« seufzte Sergeant Osman, als er seine Matte ausrollte. »Ich hätte gar nichts dagegen, einfach hier zu bleiben. Am liebsten würde ich diese ganze Scheißarbeit vergessen.« »Tja«, meinte der Korporal, »leere Häuser gibt es ja jetzt genug hier, falls du wiederkommen willst.« »Könnte gut sein«, sagte Osman. »Ich werde allmählich zu alt für solche Sachen.« Im ersten Morgenlicht, als die Sonne sich hinter den Bergen erhob und ihre Rosenfinger über den Horizont breitete, versammelte sich die gesamte Einwohnerschaft der Stadt von Neuem auf dem Maidan, wobei die Muslime sich ein wenig abseits hielten, unter den Platanen, während im Mittelpunkt das geschäftige Treiben der Christen herrschte. Alles ging geordneter zu als am Vorabend, und Osman fühlte sich in seiner Entscheidung, den Aufbruch zu verschieben, bestätigt. Er genoss die Morgenkühle und die erste Zigarette des Tages und fühlte sich der Aufgabe, die vor ihm lag, nun wieder besser gewachsen. Er machte sich nichts vor. Er würde schwierige Entscheidungen fällen müssen. Bisweilen würden Brutalitäten nötig sein, zum Wohle aller, damit der Marsch weiterging. Als er am Morgen 7-mal mit dem Kopf den Gebetsteppich berührt hatte, hatte er Gott ausdrücklich schon im Voraus um Vergebung für alles, was er tun musste, gebeten. Er hatte um Gnade gebeten und fühlte sich gestärkt davon. Osman sah, dass die Christen offenbar einen Gutteil der Nacht mit Vorbereitungen verbracht hatten. Wer eine Ziege besaß, hatte einen Packsattel dafür improvisiert und Kleiderbündel daran geschnürt, in die wiederum Proviant gewickelt war. Hühner waren an den Krallen auf diese Sättel gebunden und sie gackerten und flatterten mit den Flügeln, wenn sie, was andauernd geschah, die Balance verloren. Die wenigen, die einen Esel oder ein Maultier ihr eigen nannten, hatten ihr Tier turmhoch beladen und es konnte nur eine Frage der Zeit sein, bis diese Ladungen herunterfielen. Das Seltsamste aber war, dass sie allesamt wie durch Telepathie beschlossen hatten, ihre besten Kleider anzuziehen, als ginge die Reise zu einer Hochzeit oder zur Feier eines Heiligen. Gerade als Osman das Kommando zum Aufbruch geben wollte, erschien Pater Christophoros aus Richtung der St. Nikolauskirche. Hinter ihm kam seine Frau Lydia, auf den Schultern ein großes Bündel Gebeine in einem Tuch, dessen Vorderende sie sich um die Stirn geschlungen hatte. Pater Christophoros, angetan mit seinem Priestergewand, die Augen halb geschlossen vor Kummer oder vor spiritueller Versenkung, sang die Gottesmutter-Hymne aus dem Totengebet. Die Menge verstummte, als sein mächtiger Bariton das Kirchengriechisch von den Mauern der Häuser widerhallen ließ. »O reine, unbefleckte Jungfrau«, sang er, »o Mutter Gottes, bitte dafür, dass die Seelen deiner Diener errettet werden.« Vor sich trug Christophoros an einer Kette um den Hals und mit beiden Händen den schweren, reich verzierten Rahmen haltend, an dem noch die Tamas der Gläubigen hingen, das Bild der Jungfrau, der Panagia Glykophilusa. Die Christen knieten nieder und bekreuzigten sich. Wie hatten sie beinahe ihre Ikone vergessen können? Auch die Muslime konnten nicht anders und stießen ein leises, verzweifeltes Stöhnen aus. War auch nur ein einziger unter ihnen, der nicht irgendwann einmal einen christlichen Freund oder Nachbarn gebeten hatte, Maria, die Mutter Jesu, in seinem Namen um Hilfe zu ersuchen? Hatte nicht dies Bild während Jahrhunderten über die Stadt und alle, die darin lebten, gewacht und die Unglücklichen getröstet, gleich welchen Glaubens? Diejenigen, denen es bestimmt war, in der Stadt zu bleiben, kamen sich mit einem Male vor, als ließe man sie schutzlos zurück. Pater Christophoros suchte sich einen Weg zwischen den Knienden und blieb vor Sergeant Osman stehen. »Sergeant Effendi«, sagte er feierlich, »du wirst meine Herde nicht vor dir hertreiben. Ich gehe voran.« Es war einer jener Momente, wie es sie manchmal zwischen zwei Menschen gibt, wenn sie sich in die Augen blicken und sich auf Anhieb verstehen, weil jeder im anderen sich selbst erkennt. Osman blickte Christophoros an, sah sein gequältes, unglückliches Gesicht, seine abgetragenen schwarzen Kleider, und er wusste, dass er an der Stelle des Priesters genau das Gleiche gefordert hätte. Er bewunderte den Priester dafür, dass er den Mut gehabt und ihn persönlich angesprochen hatte, obwohl er, was die Macht anging, weit über ihm stand. Normalerweise hätte ein Gendarm es nicht nötig gehabt, auf Forderungen oder Bitten von jemandem wie Pater Christophorus zu hören. Christophorus seinerseits spürte eine gewisse Menschlichkeit, eine Art, sich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen in diesem Gendarmen, und das machte es ihm leichter, ihm so geradewegs gegenüberzutreten. Die beiden Männer betrachteten sich eine Weile, der eine niedergeschlagen, doch stolz, der andere müde, doch mit Humor. »Soll mir recht sein«, sagte Osman schließlich. »Hauptsache, wir kommen in Telmessos an. Wenn du den Schäfer spielen willst, dann spielen meine Männer und ich gern die Hunde. Aber versteh mich recht. In diesem Falle haben die Hunde das Sagen.« »Wir kommen nach Telmessos«, versicherte ihm der Priester. Er wandte sich zu seiner Gemeinde um und erhob die Stimme. »Seid getrost«, rief er, »und folget mir. Wir sind alle in Gottes Hand, ein jeglicher von uns.« Mit großer Würde und gemessenen Schrittes setzte er sich zum Ausgang der Stadt hin in Bewegung, trug die Ikone vor sich her und rezitierte das Kontakion an die Mutter Gottes. »Erhöre die Stimmen von uns Sündern im Gebet. Eile uns in deiner Liebe zu Hilfe, uns, die wir im Glauben zu dir rufen. Eile zur Fürbitte, bitte für uns, o Mutter Gottes, denn stets schützt du die, welche dich ehren.« Die Gemeinde setzte sich hinter ihm in Bewegung und die Gendarmerie bildete verlegen die Nachhut. Aber die meisten waren noch keine 50 Schritte gegangen, als das erste kleine Drama sie wieder zum Halten brachte. Polyxeni, ohnehin schon in tiefer Verzweiflung, weil ihre Tochter Philothei so spurlos verschwunden war, wo es doch so viel zu tragen gab, konnte nicht mehr weiter. Denn die Bürde, die sie sich aufgeladen hatte, war zu schwer. Sie und Charitos hatten die halbe Nacht darüber verhandelt, aber es war unvorstellbar, dass sie ihren ehrwürdigen Urgroßvater Sokrates zurücklassen könnte oder gar, was der Himmel verhüten mochte, ihn aus Gnade umbrachte. Sokrates war so alt geworden, dass er einfach nicht mehr weiter altern konnte. Schon seit Jahren saß er unverändert in einer Ecke des Hauses, wiederholte immer wieder dieselben senilen Sentenzen, wälzte immer wieder laut dieselben Erinnerungen um. Er war winzig und verschrumpelt. Seine Vogelknochen schimmerten durch die gelbe, fleckige Haut von Gesicht und Gliedmaßen, die paar wenigen Haarsträhnen verborgen unter demselben muffigen Turban, den er schon seit Jahrzehnten aufhatte und gegen dessen Erneuerung er sich stets standhaft gewehrt hatte. Schließlich hatte Charitos sich bereit erklärt, ihr Bündel mit dem Notwendigsten allein zu tragen und die Gebeine Marioras dazu, aber Polyxeni musste dafür den ehrwürdigen Sokrates auf die Schulter nehmen. Sokrates war begeistert, dass er draußen im Freien war, unter so vielen Leuten. »Ich bin 94, wisst ihr das?« sagte er mit seiner krächzenden Stimme. »Du bist viel älter als das, Sokrates Effendi«, sagte jemand, aber der Verstand des Alten ließ sich von seinen eingefahrenen Bahnen nicht abbringen. »Ich habe 12 Kinder«, sagte er. Polyxeni war keine kräftige Frau und sie war ja selbst nicht mehr jung, doch trotzdem hatte sie geglaubt, sie könne ihren Urgroßvater den weiten Weg bis nach Telmessos tragen. Er war doch leicht wie Stroh. Aber jetzt hatte er die Arme um ihren Hals geschlungen, als wolle er sie erwürgen, und das ganze Gewicht seines Körpers lastete auf ihren Armen. Und sie war kaum losgegangen, da stolperte sie schon über einen Stein, und sie und der Urgroßvater gingen gemeinsam zu Boden. Mit einem Male packte Polyxeni die Verzweiflung. Sie saß da im Staub der Straße und heulte laut, das Gesicht in den Händen vergraben. Sie wiegte sich hin und her, sie schluchzte, und alles um sie her kam zum Stehen. Sergeant Osman eilte zu ihr hin und sagte, »Auf mit dir, Frau, aufstehen, weiter!« »Oh Gott!« »O Gott«, heulte Polyxeni. Sie war mit dem Gesicht auf die Steine geschlagen, sie hatte sich nicht schützen können, weil ihr Wunsch, den alten Mann zu schützen, größer gewesen war. Ihre Nase blutete, sie hatte Schrammen an den Wangen. Ein Knie ihrer Pluderhose war aufgerissen und sie spürte, wie die Haut darunter zu bluten begann. »Auf, Frau«, sagte Osman, »noch einmal auf mit dir.« Und der alte Sokratis lag daneben und krächzte, »Ich habe 120 Urenkel.« Polixeni rührte sich nicht. Sie wusste, dass es schlicht und einfach unmöglich war, den alten Mann zu tragen. Und Kummer und Verzweiflung überwältigten sie vollkommen. Osman stieß sie mit der Stiefelspitze an und überlegte, ob er sie wohl schlagen musste. »Und sie sind alle Dreck«, triumphierte Sokratis. Lieber Himmel«, stöhnte Polixeni. »Ist denn niemand hier, der den alten Mann tragen kann?« wandte Sergeant Osman sich an die Umstehenden. Aber es war unmöglich. Jeder hatte sich so viel aufgeladen, wie er nur irgend schleppen konnte. Keiner meldete sich, auch wenn jeder ein schlechtes Gewissen deswegen hatte. Da trat Ali der Schneebringer vor. Er hatte losziehen und Eis holen wollen, sobald die Christen fort waren, und stand schon zum Aufbruch bereit am Ausgang der Stadt. Je mehr ihm klar geworden war, was da geschah, desto unwohler hatte er sich gefühlt, und nun schritt er ganz unvermittelt zur Tat. Er trat vor mit seinem Esel, beugte sich zu Polixeni hinunter und drückte ihr die Zügel in die Hand. Sie spürte das ungewohnte raue Seil zwischen den Fingern, blickte auf und sah Ali, den Schneebringer, wie er sich über sie beugte. Zunächst war sie verwirrt. In all den Jahren hatte sie nie mit Ali geredet. Er lebte schon seit Ewigkeiten auf dem Maidan, hauste mit Frau, Kindern und dem Esel in einem mächtigen, hohlen Baumstamm und zählte zu den Ärmsten der Armen. Inzwischen war er selbst ein alter Mann. Seine Zähne zerbrochene gelbe Stümpfe, das Gesicht gegerbt und tiefbraun von den zahllosen Wanderungen in die Berge. Seine Kleider waren kaum besser als Lumpen und die meiste Zeit ging er barfuß. Er wies auf den Esel und sagte bescheiden, im Namen Gottes. Polixeni brauchte eine Weile, bis sie begriff, was er sagen wollte. Im Namen Gottes, sagte er noch einmal und wies auf den Esel. »Du schenkst mir deinen Esel?« fragte Polixeni ungläubig. »Das nicht, Polixeni Hanim Effendi. Aber ich leihe ihn dir. Wenn du in Telmessos ankommst, inshallah, lässt du ihn einfach laufen und er findet allein wieder zurück, inshallah. Er ist ein gutes Tier. Er ist schon öfter verloren gegangen und hat immer wieder zurückgefunden.« »Steh auf, Frau«, sagte Sergeant Osman. »So ein Angebot bekommst du nicht noch einmal, und ich bin glücklich, dass ich diesen Tag erleben durfte.« Polixeni erhob sich nicht. Sie kniete vor dem Schneebringer, ergriff seine rechte Hand und küsste sie immer wieder. Dann drückte sie sich die Hand an die Stirn und schluchzte vor Dankbarkeit dabei. Schließlich blickte sie zu ihm auf und sagte, »Schneebringer, allein für diese Tat wirst du für immer im Paradiese weilen.« Ali, der Schneebringer, hatte noch nie zuvor die Hand geküsst bekommen, außer von seinen Kindern und Enkelkindern, und dieser unerwartete Respekt machte ihn verlegen. Es rührte ihn und seine Lippen begannen zu zittern. Mit einem Male kam es ihm vor, als sei sein Leben doch all die Mühen wert gewesen. »Außer Rüstem Bey habe ich ja sowieso keine Kunden mehr«, sagte er leise, als wolle er sein Opfer damit entschuldigen. Charitos, der sein eigenes Bündel abgeworfen hatte, um sich um seine Frau zu kümmern, half ihr auf die Beine, nun wo sie wieder Hoffnung und damit auch Kraft geschöpft hatte. Dann hoben die beiden Männer Sokratis auf den Esel und dazu noch einiges von der Last, die Charitos sich aufgeladen hatte. In die Packtaschen, in denen Ali das Eis verstaute, steckte Polixeni die Gebeine von Mariora. Noch einmal küsste Polixeni Alis Hand und dann küsste Charitos sie ebenfalls und sagte, »Gesegnet seist du, und Friede sei mit dir«, sagte Ali. »Ich habe 60 Enkel«, krähte der konfuse alte Mann von oben dazwischen. Dieser Vorfall tat eine tiefe Wirkung auf alle, die dabei waren. Er brachte ihnen allen erst wirklich zu Bewusstsein, was da geschah. Und in allen, die Zeugen der Szene waren, schlugen die Gefühle hoch. Eine Frauenstimme hallte laut und verzweifelt durch die Morgenluft, brach sich als Echo an den Mauern der Stadt. »Geht nicht fort! Geht nicht fort! Geht nicht fort!« Es war Aische, die Witwe des Abdulhamid Hodscha, die ihre sämtlichen Söhne im Krieg verloren hatte und jetzt begriff, dass sie nun auch noch viele von denen verlor, die sie in den Jahren danach, den Jahren der Armut und Verzweiflung, am Leben gehalten hatten. Erst eine Stunde zuvor hatte sie sich von Polixeni verabschiedet, sie hatten einander in den Armen gelegen und geweint. Aber jetzt erst kam ihr wirklich zu Bewusstsein, dass es ein Abschied für immer war. Sie würde ihre älteste, beste Freundin nie wiedersehen. Nie wieder würde sie durch die Hintertür in Polixenis Haus schlüpfen und sich auf den Divan fallen lassen, seufzen und lachen in der wohligen Verschworenheit von Freundschaft und Liebe. »Geht nicht fort«, schluchzte sie, »geht nicht fort!« Aisches Klage war ansteckend und andere schlossen sich an, als der Zug der Christen sich wieder in Bewegung setzte. Nicht lange und die Männer unterdrückten nur mühsam die Tränen und die Frauen ließen ihnen freien Lauf. Bald war es wie das Schluchzen und Weinen derer, die bei einem Begräbnis vom Schmerz überwältigt werden und die Vielzahl der Stimmen verschmolz zu einem einzigen großen Klagelaut. Inmitten der Vertriebenen ging dem Sergeanten Osman durch den Kopf, dass er noch nie im Leben etwas so Erschütterndes gehört hatte. Nicht einmal von den Sterbenden, die nach einer Schlacht zwischen den Linien liegen bleiben. Und so kam es, dass der Aufbruch der Christen, ihr Exodus in Schmerz und Kummer, noch als sie längst in den angenehmen duftenden Kiefernwald unterhalb der Stadt gekommen waren, vom herzzerreißenden Wehklagen derer begleitet wurde, die zurückblieben. Sie zogen ihres Weges zwischen den muslimischen Grabsteinen, wo die Toten so still und friedlich in ihren schiefen, weißgekalkten Gräbern eins mit der Erde wurden. Sie betrachteten alles, was sie sahen, mit dem seltsam geschärften Blick dessen, der weiß, dass er sein Heimatland fortan nur noch in schönen Erinnerungen sehen kann. Pater Christophoros ging voran, trug das Bild der Gottesmutter vor sich her, und von Zeit zu Zeit hielt er in seinen Gebeten inne und küsste den silbernen Rahmen, und er sang jedes Gebet um Gnade, das ihm in den Sinn kam. Führer der himmlischen Heerscharen, in unserer Unwürdigkeit erflehen wir euren Schutz und eure Fürbitte. Nehmt uns unter die Fittiche eurer Gnade, uns, die wir stürzen und flehen im Fall. Errettet uns vor der Gefahr, sang er, immer mit dem quälenden, durch nichts zu vertreibenden Verdacht, dass seine Gebete zu einem leeren Himmel aufstiegen. Ich bin Philothei. 15. Als die Leute kamen, die unsere Häuser schätzen sollten, hat sich keiner von uns groß Gedanken gemacht. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir umgesiedelt würden, weil wir ja überhaupt kein Griechisch konnten. Nur Leonidas Effendi konnte Griechisch. Und Pater Christophoros. Wir sagten, wir sind keine Griechen, wir sind Osmanen. Aber die Leute sagten, Osmanen gibt es nicht mehr. Wenn ihr Muslime seid, seid ihr jetzt Türken. Wenn ihr Christen seid und keine Armenier, und wenn ihr aus der Gegend hier stammt, dann seid ihr Griechen. Wir antworteten, das müssen wir doch wohl selber besser wissen. Aber sie beachteten uns gar nicht mehr und sahen sich nur unsere Sachen an. Und als dann die Gendarmen mit der offiziellen Verordnung kamen und sie uns praktisch überhaupt keine Zeit ließen, um alles für den Aufbruch bereit zu machen, war das ein ziemlicher Schreck für uns. Und keiner wusste, was wir tun sollten, und es war ein Durcheinander, das man gar nicht beschreiben kann. Die meisten haben versucht, ihren Hausrat an die Nachbarn zu verkaufen, aber da das jeder versuchte, fielen die Preise schnell. Mein Vater Charitos zog wie die anderen von Haus zu Haus, beladen mit Töpfen und Teppichen, und versuchte noch etwas dafür zu bekommen. Meinen Bruder Memetschik konnten wir nicht verständigen, denn seit er aus dem Arbeitsbataillon geflohen war, lebte er als Bandit. Meine Mutter Polixeni saß nur da, presste sich die Hände an den Kopf und weinte, sogar als wir überlegten, was wir an Sachen und Essen mitnehmen sollten. Schließlich entschied sie, dass sie ihre Truhe bei Aische lassen wollte, der Witwe von Abdulhamid Hodscha, in der Hoffnung, dass sie eines Tages zurückkommen und sie holen könnte. Ich half ihr, sie zu Aisches Haus zu tragen, und Aische Hanem war furchtbar unglücklich. Und nun mussten wir auch sie noch trösten. Das Schlimmste für mich war, dass ich hin und her gerissen war, weil ich ja mit Ibrahim verlobt war. Und Ibrahim war irgendwo oben bei den Felsen mit seinem Hund Kopek und den Ziegen. Ich war Christin. Aber wenn Ibrahim mich heiratete, würde ich Muslimin werden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich liebte ihn. aber er war noch immer nicht wieder bei Verstand, obwohl es schon viel besser geworden war. Ich liebte meine Eltern und wollte mit ihnen in unser neues Zuhause ziehen, aber ich wollte auch hier bleiben und meinen Liebsten heiraten, sobald es ihm besser ging. Ich grübelte und grübelte, bis ich fast wahnsinnig vor Verzweiflung war. Und als meine Mutter nicht hinsah, lief ich aus dem Haus, um Ibrahim zu suchen. Leila Hanems Brief an Rüstem Bey. Als Drosula zum Haus von Rüstem Bey lief, um sich in aller Eile von der Herrin zu verabschieden, der sie und Philothei so lange gedient hatten, hatte sie sich gewiss etwas anderes ausgemalt als die Miene, mit der Leila die Nachricht aufnahm. Nicht mit Schock und Verzweiflung wie alle anderen hörte Leila Hanem von der Ankunft des Sergeanten Osman, sondern mit Erregung, ja Begeisterung. »Und er bringt euch wirklich alle nach Griechenland?« fragte sie immer wieder. »Wo in Griechenland? Wie kommt ihr dahin? Wie lange soll die Fahrt dauern?« Und Drosula hatte nur immer wieder mit der Schulter zucken können und antworten, »Das weiß kein Mensch. Keiner hat uns etwas gesagt. Wir müssen auf den Marktplatz kommen und so viel von unseren Sachen mitnehmen, wie wir tragen können. Das ist alles, was wir wissen.« »Griechenland«, hatte Leila versonnen gemurmelt, »sie bringen euch nach Griechenland.« Es war ein Leuchten in ihren Augen, wie ein Rausch. Drosula hatte keine Zeit gehabt, zu bleiben und sich über Leilas seltsame Verzückung zu wundern. Sie war wieder nach Hause gelaufen und hatte ihrer Mutter geholfen, ihren Vater zur Besinnung zu bringen, der wieder sturzbetrunken vom Raki war, den er Tag für Tag gegen seine Zahnschmerzen trank. Außerdem musste Drosula auch abwarten, welche Entscheidung ihr eigener Mann fällte. Gerasimos hatte einen Plan, der ihr irrsinnig vorkam, aber zugleich auch der einzig vernünftige schien. So hatten Drosula und Leila Hanem sich umarmt, hatten sich gegenseitig versprochen, dass sie sich, so Gott wollte, wiedersehen würden, und dann war Drosula durch das immer größer werdende Chaos dieses überstürzten Aufbruchs nach Hause zurückgekehrt. Bebend vor Erregung, entsetzt beim Gedanken an die Dummheit, die sie im Begriff war zu tun, an die Gefahren und das Unglück, denen sie sich aussetzen wollte, hatte Leila sich einen Moment lang im Haremlik niedergesetzt und versucht, vernünftig zu überlegen. Rüstem Bey war auf einem Jagdausflug in den Bergen. Und der Gedanke an das, was sie ihm antun wollte, brach ihr das Herz. Sie ließ sich Papier und Tinte bringen, und dann setzte sie sich an einen Tisch und schrieb mit ungeübter Hand. Tränen liefen ihr über die Wangen, als sie ihren Brief an Rüstem Bey verfasste. »Mein Löwe, ich schreibe dies in großer Eile, weil ich noch so viel zu erledigen habe und die Zeit drängt. Ich könnte mir vorstellen, dass du ohnehin nie erfahren wirst, was hier steht, aber ich fühlte mich sehr schuldig, wenn ich ohne Abschiedsbrief ginge. Ich weiß bis heute nicht, ob du lesen kannst. Ich habe es nie herausgefunden. Außerdem muss ich auf Griechisch schreiben, denn etwas anderes kann ich nicht. Ich habe nicht die Zeit, mir zu überlegen, wie das Türkische in griechischen Lettern aussehe, und mit den türkischen Zeichen kenne ich mich nicht aus. Wenn ich es mir recht überlege, schreibe ich diesen Brief eigentlich an mich selbst. Mein Löwe, du sollst wissen, dass ich dich, als du mich von Kardelen kauftest, zunächst aus Furcht und Notwendigkeit geliebt habe. Dann aber liebte ich dich mit Leib und Seele. Das waren unsere Jahre im Paradies. Später wurde unsere Liebe eher wie die zwischen Bruder und Schwester, und das waren Jahre von Geborgenheit und Frieden. Und weil das so ist, weil unsere Liebe so geworden ist, kann ich nun von hier fortgehen und dich auch aus der Ferne lieben, ohne dass es mir gar zu sehr das Herz bricht. Du wirst mir fehlen, und für alle Zeit wird in meinem Herzen eine Lücke bleiben, eine Lücke in Gestalt von Rüstem Bey. Und ich werde an dich denken, jedes Mal, wenn ich die Ut spiele oder wenn ich Knoblauch esse oder all das tue, was wir gemeinsam getan haben. Ich werde dich vermissen, aber mein Kummer wird nicht unerträglich sein, weil unsere Liebe heute die Liebe von Bruder und Schwester ist, nicht mehr die Liebe eines Liebespaars. Ich hoffe, dass es auch in deinem Herzen stets eine Lücke geben wird, eine Lücke in Gestalt deiner Joanna. Mein Löwe, ich bin nicht Leila. All die Jahre hindurch habe ich dich getäuscht. Ich bin auch keine Tscherkessin, und ich weiß, dass ich dir, gerade weil du mich dafür hieltest, so viel bedeutet habe. Und ich muss dir auch sagen, dass ich kein Muslim bin. Ich heiße Ioanna und ich bin Griechin. Ich stamme von einer kleinen Insel namens Ithaki. Und seit dem Tage, an dem ich von dort fort musste, sehne ich mich danach zurück. Ich habe immer eine Lücke in meinem Herzen gehabt, die hatte die Umrisse von Ithaki. Jetzt, wo eine Überfahrt nach Griechenland organisiert wird, ist das meine Chance, nach Ithaki zurückzukehren. Ich werde nun wohl keine eigenen Kinder mehr bekommen und deshalb möchte ich sehen, ob dort noch Verwandte am Leben sind, damit, wenn der Tag kommt, meine Gebeine am rechten Ort ihre Ruhestätte finden. Mein Löwe, ich komme aus einer guten Familie. Das kannst du schon daran sehen, dass ich schreiben kann. Böse Männer haben mich mitgenommen, als sie mich im Olivenhain hinter meinem Elternhaus entdeckten, wo ich mich versteckt hielt. Sie waren per Boot gekommen, hatten meine Eltern geschlagen, ihnen ihre Besitztümer und ihre Tiere gestohlen und aus schierer Bosheit ihr Haus zerstört. Sie waren sehr schlecht zu mir und misshandelten mich. Sie verkauften mich in Sizilien. Dann wurde ich auf Zypern ein weiteres Mal verkauft und in Istanbul erwarb Kardelin mich. Ich glaube, du hast nicht verstanden, was Kardelin war, denn auch wenn du hier in der Gegend der Aga bist, weißt du nicht viel von der Welt. Dich hat nie eine Stadt verdorben. Kardelin war ein Mann, der zugleich auch eine Frau war. Gott hatte sich mit ihm einen Scherz erlaubt. Aber er war der Erste, der mich gut behandelte, und ihm verdanke ich alles, was ich bin. Er hat dafür gesorgt, dass ich das Spiel auf der Ud erlernte, und das sollte die größte Freude meines Lebens werden. Und er brachte mir bei, wie ich eine gute Hetäre werde, und lehrte mich den Luxus schätzen. Er gab mir einen großen Teil des Geldes, das du für mich gezahlt hast, aber das hast du nie erfahren. Mein Löwe, ich habe dir all die Jahre etwas vorgemacht. Und ich will gar nicht sagen, in wie vielen Dingen. Ich schäme mich dafür, aber ich habe diese Täuschungen wettgemacht durch die vielen, vielen schönen Stunden, die wir zusammen erlebt haben. Mein Löwe, ich sehne mich danach, wieder griechische Stimmen zu hören, die lieblichen Melodien wieder im Ohr zu haben, danach, dass man mich wieder bei meinem echten Namen ruft. Ich war enttäuscht, als ich hierher kam und feststellen musste, dass die Griechen kein Griechisch können. Jetzt werden sie es wohl lernen müssen. Mein Löwe, wenn ich hier geblieben wäre, wäre ich gestorben mit dem Namen Ithaki auf den Lippen. Wenn ich jetzt in Ithaki sterbe, wird dein Name auf meinen Lippen sein. Ich werde Rüstem, mein Löwe, sagen. Und dann hauche ich mein Leben aus. Wenn du stirbst, soll der Name auf deinen Lippen der meine sein. Und mein Gesicht soll es sein, das du vor deinem inneren Auge siehst. Mein Löwe, bitte reise mir nicht nach. Ich werde Ithaki finden, das mir über so viele Jahre im Traum erschienen ist und an dem mein Herz hängt wie an einem unsichtbaren Tau. Und jetzt zieht es mich gegen meinen Willen dorthin zurück. Ich hoffe, dass auch du dein Ithaki findest, wenn du eines hast. Und wenn du keines hast, solltest du dir eines bauen. Ich lasse Pamuk bei dir. Sie ist zu alt und träge zum Reisen, zu sehr gewöhnt an das gute Leben, und sie mag dich ja längst mehr, als sie mich je gemocht hat. Du musst gut zu ihr sein. Schon weil sie nie versucht hat, deine zahmen Rebhühner zu fangen, auch wenn du es immer kommen sahst. Denk daran, du musst sie mit Käse und Leber füttern. Und du musst sie kämmen, damit ihr Fell nicht verfilzt, jetzt, wo ihr die Zähne ausgefallen sind und sie sich nicht mehr selbst kämmen kann. Wenn sie stirbt, begrabe sie in Ehren unter dem Orangenbaum im Hof, an ihrem Lieblingsplatz. Und wirf sie nicht vor die Tür, wo die Hunde und Vögel sie fressen. Ich nehme nur das Notwendigste und meine Ud mit. Und die Stirnkette mit den Goldmünzen, sie war dein erstes Geschenk für mich, und sie ist mir unter allen Dingen auf der Welt stets das Liebste geblieben. Auch andere Geschenke von dir nehme ich mit, doch zur Erinnerung, nicht um des Geldes willen. Das Herz geht mir über, mein Löwe, aber ich sage Lebewohl. In Liebe und Dankbarkeit für immer. Bis wir uns im Himmel wiedersehen, deine Ioanna, die deine Leila war, und die dich unter allen Namen, die sie je gehabt hat, liebt. Mit einer Liebe, die größer ist als alle Namen. Sie wartete bis zum frühen Morgen des Tags, nachdem die Christen aufgebrochen waren. Sie nahm Pamuk in den Arm, drückte sich das warme, weiche Fell einen langen letzten Augenblick lang an die Wangen und dann schlüpfte sie aus dem Haus, bevor die Diener erwachten. Mit der Ut und einem kleinen Beutel mit Kleidern über der Schulter, im am wenigsten auffälligen und verführerischen Gewand, das sie hatte, in den Pantoffeln mit den dicksten Sohlen machte sie sich auf den Weg und ging den Vertriebenen nach, in der Gewissheit, dass sie sie einholen konnte, doch voller Furcht, dass sie sie verfehlen könnte. Als Rüstem Bey schließlich von der Jagd zurückkehrte, einen Hirsch über dem Sattel seines Pferdes, war er verblüfft, als er die Stadt halb verlassen fand. Viele seiner Diener waren fort, und die, die noch da waren, erzählten ihm zitternd vor Furcht, dass auch Leila Hanim verschwunden sei. Im Haremlik fand er den Brief. Er ließ sich auf den Divan sinken und starrte ihn an, als könne er ihn, wenn er ihn nur fest genug anblickte, zum Sprechen bringen. Grimmig ging er in die Stadt, um jemanden zu finden, der ihn lesen konnte, aber der Einzige wäre der Schulmeister Leonidas gewesen, und auch der war fort. Doch er ritt den Christen nicht nach, als wisse er in seinem Herzen, dass Leila es ihm verboten hatte. Rüstem Bey faltete den Brief zusammen und steckte ihn in seinen Koran. Er bewahrte ihn sorgsam auf, aber er ließ ihn sich nie vorlesen. Dass der Brief sein Geheimnis nie preisgab, erhöhte für ihn seinen Wert, und nach einer Weile war er ihm so heilig wie das Buch, in dem er seinen Platz gefunden hatte. Rüstem Bey war ein zurückhaltender, strenger Mann. Und erst lange später kam er darauf, was die runden, verwaschenen Flecken sein mussten, in denen die Tinte an so vielen Stellen zerlaufen war. Am Abend des zweiten Tages holte Leila Hanim die Christen ein. Sie war schmutzig, hungrig und erschöpft, aber sie war guter Dinge, und als sie das Lager erreicht hatte, ging sie mit festen Schritten und erhobenen Hauptes hinein. Sie hatte mit einer feindseligen Begrüßung gerechnet, und diese ließ auch nicht lange auf sich warten. Als die erste Verblüffung verflogen war, begannen die Christen, besonders die Frauen, zu tuscheln. Was will die denn hier? Was will Rüstem Beys tscherkessische Hure hier? So eine Schlampe hat bei uns nichts zu suchen. Als die Ehrsamen sich bei ihm beschwerten, ging Pater Christophorus zu ihr, da wo sie sich am Feuer niedergelassen und die Schuhe von den schmerzenden, mit Blasen übersäten Füßen gezogen hatte. »Leila Hanim, warum bist du hier?« fragte er. »Du gehörst nicht zu uns. Wieso glaubst du, du kannst mit nach Griechenland kommen? Keiner hier will dich bei uns haben.« Leila Hanim sah ihn nicht einmal an. «Ime pio elinida apo olusas«, sagte sie bitter. Jenithikas tinithaki ke esisten isaste paramia aieli apopastardi turki. Pater Christophoros Kenntnisse der Sprache beschränkten sich auf die kirchengriechischen Formeln, die er für den Gottesdienst auswendig gelernt hatte, und diese unerwartete Antwort, von der er kaum ein Wort verstand, brachte ihn in Verlegenheit. Er hatte sie auf Türkisch angesprochen, seiner Muttersprache, und jetzt fragte er die um das Feuer Versammelten: »Was sagt sie? Habt ihr verstanden, was sie sagt?« Nur der Schulmeister konnte etwas davon verstehen und bot sich an zu übersetzen. »Leila Hanim sagt, ich bin griechischer als jeder von euch hier, ich bin auf Ithaki geboren und ihr seid nichts weiter als ein Haufen türkischer Bastarde.« »Das hat sie gesagt?« fragte Pater Christophorus ungläubig. »Der Herr erbarme sich.« »Von jetzt an«, sagte Leila Hanim nun wieder auf Türkisch, »heiße ich Joanna. Und ihr behandelt mich mit Respekt.« Im Exil auf Kefalonia denkt Drusula an Philotheis Tod zurück. »Heute kann ich es kaum fassen, wenn ich daran denke, wie wir damals einfach alle auf den Marktplatz gegangen sind und uns abführen ließen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so etwas heute noch gäbe. Seht euch doch nur an, wie viel Unglück das allen beschert hat. Heute würde keiner mehr sagen, ich habe mir überlegt, wir holen diese Leute da aus ihren Häusern und schicken sie in ein anderes Land. Damals haben wir nicht so viele Fragen gestellt. Wenn die Gendarmen kamen und einem sagten, dass man fort musste, dann ging man eben. Wir waren einfache Leute. Wir waren fügsam und ließen uns alles gefallen, was von oben kam. Und schon daran könnt ihr sehen, dass wir überhaupt keine Griechen waren. Manche Türken nannten uns Raya, was so viel heißt wie Vieh. Mein Mann, der war allerdings anders. Der ließ nicht alles mit sich machen. Zufällig war er zu Hause, als die Gendarmen kamen und nicht draußen beim Fischen. Wenn er nicht da gewesen wäre, hätte ich ohne ihn losziehen müssen. Dann hätte ich gar keine andere Wahl gehabt und Gott weiß, wo Mandras und ich dann gelandet wären. Das zeigt nur wieder, wie das Schicksal von den kleinsten Kleinigkeiten abhängt. Ihr wisst ja alle, dass ich einen Sohn hatte. Wir nannten ihn Mandras, weil mir mein verstorbener Großvater im Traum erschienen war und mir gesagt hatte, dass er Mandras heißen solle. Alle fragten, Mandras, was ist denn das für ein Name? Wer hätte je davon gehört? Und ich antwortete, ich habe davon gehört. Mein Großvater hat ihn mir gesagt, als ich im 8. Monat war. Aber er sollte doch nach seinem Vater oder Großvater oder sonst jemanden benannt sein, sagten alle, oder wenigstens nach einem Heiligen. Jeder weiß, dass schwangere Frauen auf die seltsamsten Ideen kommen. Es gab viel hin und her, aber ich blieb stur, und dann nahm mein Mann mich eines Tages beiseite und sagte, hör mal, ich habe genug von dieser ganzen Streiterei. Warum geben wir ihm nicht einen Taufnamen und nennen ihn dann bei einem anderen? Jeder hat doch einen Spitznamen. Ich sträubte mich noch eine Weile, aber der Vorschlag war ja vernünftig. Und so tauften wir den Jungen auf den Namen Menas, nach dem Heiligen. Natürlich habe ich ihn immer Mandras genannt, und es dauerte nicht lange, bis die anderen es übernahmen, die meisten jedenfalls. Mandras ist schon lange tot, umgekommen am Ende des Kriegs mit den Deutschen. Es nahm ein schlechtes Ende mit ihm, durch seine eigene Schuld. Wenn einer Mutter die eine Sorge erspart bleibt, dann kommt mit Sicherheit eine andere. Es heißt, ein Walnussbaum bringt den Tod, wenn er zum ersten Mal Früchte trägt. Mandras war meine erste und meine einzige Frucht und ich war wie der Walnussbaum. Er hatte eine Verlobte eine Zeit lang, Pelagia, und im Laufe der Jahre ist sie wie eine Tochter für mich geworden und dafür danke ich Gott. Sie hat einen Mandelbaum aus mir gemacht, der mitten im Winter blüht. Zusammen haben wir diese Taverne aufgemacht, von irgendwas muss man ja leben. Na, jedenfalls war Mandras damals noch ein kleiner Junge und ein sehr hübscher dazu. Er kam ganz nach seinem Vater. Und das war ein Glück für ihn. Als er aus dem Krieg zurückkam, sah er hässlicher aus. Mehr so wie ich.